Hallo und herzlich willkommen zu PeteCast. Das ist die Folge Nummer 19. Heute ist Dienstag, der 27.10.2015. Wir sitzen im Phonodrom und wir ist heute mein Gast Matthias. Grüß dich, Matthias. Guten Tag. Matthias, Podcasting, schon mal gemacht? Ich bin immer mal wieder interviewt worden, ja, aber nicht ganz so oft. Okay, das heißt, deine Podcast-Erfahrung zwischen 1 schon mal gemacht und 10 bin ständig dabei. Wo liegst du da? Erzählen so Radiosendungen auch dazu, wenn die dann veröffentlicht werden? Würde ich schon sagen, ja. Ja, da hatte ich mal so eine Sendereihe mit D-Radio. Also, was war die Skala? 1 bis 10. Da würde ich mal sagen 7. Okay, also schon trained professional. Schauen wir mal, ne? Schauen. Wir müssen nachher die Leute bewerten. Ja, Matthias, wer bist du überhaupt? Stell dich mal vor. Ja, ich bin Matthias Köschner. Ich arbeite für die Free Software Foundation Europe, bin dort der Präsident, mache das Ganze hauptamtlich seit 2009 dort Vollzeit, habe vorher 2004 dort angefangen, als erster Praktikant noch und danach immer weiter noch so neben meinem Studium für die FSFE gearbeitet, ehrenamtlich und ja, seit 2009 dann Vollzeit. Ja, das ist so primär so mein beruflicher Hintergrund. Wie bist du zur Free Software Foundation Europe gekommen? Also na, ich benutze freie Software seit 1999, habe dann eben in der Schule noch ein paar Leute so getroffen, die sich auch für interessieren, dann in der Gegend so mehr geschaut, wer sich denn da noch so für interessiert. Dann haben wir die erste freie Software-Benutzergruppe dort gegründet, sind dann zum Linux-Tag, der war damals noch in Stuttgart, sind dort hingegangen, dann nach Karlsruhe und ja, und nach einer Weile war es dann so, dass ich habe dann überlegt, das ist ja eigentlich sehr, sehr politisch, das ganze Thema. Ja. Da habe ich aber keine Ahnung von. Da habe ich überlegt, okay, das Technische kann ich auch so ein bisschen nebenher einfach so weitermachen, wie ich das bisher gemacht habe. Und ich studiere jetzt einfach mal was in die Richtung, um zu verstehen, wie das mit der Politik funktioniert, um das so ein bisschen zusammenzukriegen. Und da habe ich dann letztlich angefangen, Politik und Verwaltungswissenschaft in Konstanz zu studieren. Und dort musste man so einen Arbeitsaufenthalt, hieß das, machen, 7 Monate irgendwo arbeiten. Okay. Und da kannte ich schon so ein paar Debian-Leute und habe ich einen gefragt, so, hey, wo kann ich denn das machen? Hast du da eine Idee? Und der hatte mir damals empfohlen, also ich soll nochmal bei der FSFE nachfragen und beim BSI, die machen ja auch was mit freier Software und so. Und da habe ich mich bei den beiden da beworben und ja, dann umso mehr ich bei der FSFE-Webseite da gelesen habe, umso mehr wusste ich, okay, das ist das Ding, was ich will. Und ja, letztlich habe ich es auch hinbekommen, dass es dann mal ausprobiert hatten mit dem Praktikanten. Okay. Du sagtest schon, in der Schule hast du dich schon mit freier Software auseinandergesetzt. Wie hat sich das denn geäußert? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, du bist jetzt so in der Schulklasse und alle nutzen irgendwie ihre Windows-Rechner und spielen da irgendwie, keine Ahnung, was war das zu Zeiten von Doom? Lemmings? Quake? Ja, Doom war da schon auch so, ja. Ich war nie so ganz der große Spieler, aber ja, doch Doom gab es am Anfang, dann später war das mehr so Half-Life und so Sachen, ne? Counter-Strike, Unreal Tournament und so. Und also bei mir war das Problem, ich hatte einen Computer zu Hause, mein Vater hatte mir ein Modem gekauft, nachdem ich ihn sehr lange genervt habe, dass ich alle möglichen Zeitungen abonnieren will, damit ich nicht nur eine Ressource habe, aus der ich mich informiere. Ja. Mein Vater hat gesagt, das ist ihm zu teuer. Er gibt lieber viel Geld für ein Modem aus, dann kann ich mich im Internet informieren. Da hat er von gehört gehabt. Und daher war ich einer von den Ersten auch mit an der Schule, der so ein Modem hatte. Und dann hatte ich nochmal einen zweiten Computer bekommen und habe die nebeneinander im Raum gehabt und dann habe ich gesehen, da sind ja auch E-Mail-Programme drauf und jetzt probiere ich mal aus, eine E-Mail von dem einen Computer auf den anderen zu schicken und irgendwie habe ich das nicht hingekriegt mit der Software, die da drauf war und in der Schule hat dann einer gemeint, ja, da gibt's was anderes, probier das mal aus, da ist Software drauf, damit kannst du das machen und dann hat er mir so meine erste GNU-Linux-Distribution damals gegeben und ja, so ein paar Tage später hatte ich dann auch da mal so ein System installiert und da, ja, einige Zeit später lief dann auch mal so eine grafische Benutzeroberfläche und dann habe ich halt mal ein bisschen ausprobiert, so mit, wie das geht mit Mail-Servern und wie kann ich Mails von einem Rechner auf den anderen schicken, auch lokal jetzt, ohne dass das immer erstmal übers Internet gehen muss. Ja. Und ja, da habe ich dann angefangen, so ein bisschen zu experimentieren und rumzuspielen und mich mit anderen da auszutauschen, haben uns halt immer wieder getroffen und da geschaut, was der eine gerade neu hat und dann halt auf den Rechnern auch so 7, 8, 9, 10 GNU-Linux-Distributionen parallel installiert und ausprobiert und ja. Das heißt aber, es gab dann bei dir in der Klasse, im Umfeld gab es Leute, die sich mit der Thematik schon beschäftigt hatten. Na, also da war primär einer, der sich am Anfang mit beschäftigt hatte und dann waren so ein paar andere, die so leicht interessiert waren daran und dann haben wir halt, ja, ich war früher auch sehr viel mehr Überzeugungsarbeit, das musst du aber nehmen, das ist richtig gut, da kannst du voll die coolen Sachen mitmachen und so und ja, und dann haben sich halt immer mehr Leute gefunden, haben halt über den Linux-Tag auch nochmal das ganze Thema so ein bisschen angeworfen, hatten dann auch manchmal in der Zeitung damals, glaube ich, an Norsen gesagt, dass wir da so Treffen haben, dann haben die das auch veröffentlicht gehabt. Mhm. Ja, und dann war noch einer, der, dem sein Vater hat eine Firma, die auch so freie Software mit eingesetzt hatte in manchen Produkten und dann konnten wir uns dort immer treffen und ja, dann ging das halt so los, dann haben wir halt eine Mailingliste gehabt, dann kamen da halt immer mehr Leute dazu und dann hat man mal so Installationshilfen gemacht und ja. Also war das dann eher so eine ja, Linux-User-Group oder? Ja. Okay. So eine Linux-User-Group und da haben wir uns primär halt über die technischen Sachen so ausgetauscht. Zu welcher Zeit war das der Anfang? Das war, also 1999 habe ich angefangen, dass ich das installiert habe, also 2000. Okay, 2000. Und dann 2001 bin ich ja dann schon, wann war das? 2002 bin ich ja dann schon weggezogen. Mhm. Ja. Und zwar ist noch in Konstanz. Nee, das war in, also in die Schule war das war Backnang. Das ist in Süddeutschland, so nordöstlich von Stuttgart, so Backnang-Winnenden. So. Okay. Und genau, da in der Region war das dann, da haben wir uns da immer getroffen. Ja, das kommt ja gleich zur meiner ersten wichtigsten Frage. Schon, wo kommst du eigentlich her? Ja, ich komme aus einem Dorf, Burgstall an der Mur, das ist so zwischen Backnang und Winnenden und Backnang, das ist wirklich in Deutschland, auch wenn sich das vielleicht nicht so anhört. Und ja. Winnenden kennt man ja, ja leider mittlerweile. Ja. Und wann bist du nach Berlin gekommen? Oder wie lange hast du da verbracht? Na, ich bin dann bei meinem Studium, bin ich ja dann nach Konstanz gegangen, dann Hamburg für das Praktikum bei der FSFE, danach nochmal kurz nach Konstanz, aber der damalige Präsident der FSFE hatte gemeint, das wäre schön, wenn jemand in Berlin wäre und dort ein bisschen Lobbyarbeit auch mitmachen könnte für freie Software, da haben wir noch niemand. Und dann habe ich meinen Studienplatz gewechselt nach Potsdam, habe dann in Berlin gewohnt, dann 2005, also jetzt 10 Jahre. Mhm. Und ja, habe dann nebenher für FSFE gearbeitet und nebenher studiert. Okay. Das heißt eigentlich aus dem tiefsten südlichen Ländle bist du dann nach Groß-Berlin. Warum hat die FSFE als erstes denn in Hamburg einen Standort gehabt oder ein Büro gehabt? Naja, als ich angefangen habe, gab es noch gar nicht so wirklich ein Büro. Es gab einen Briefkasten mit Büro in Essen im Linux-Hotel. Ah, genau, ja. Dort wurde die Post angenommen und auch jemand, der für uns dort die Telefonate angenommen hatte. Aber wir hatten zwei Angestellte zu dem Zeitpunkt, als ich mich dort beworben hatte. Das war einmal in Hamburg, der Georg Krewe, der Präsident, der hat von seinem Einzimmer-Apartment ausgearbeitet und dann noch der Stefano Maffulli hat aus Italien von zu Hause gearbeitet. Und da war halt am Anfang auch so, dass eins von den Punkten sei, wir haben ja gar nicht wirklich ein Büro, wenn du jetzt anfangen würdest, Praktika bei uns zu machen. Mhm. Und letztlich bin ich dann auch habe ich auf dem Sofa in Georgs Einzimmer-Apartment gearbeitet. Also da war ein Schreibtisch, da hat Georg dran gesessen. Ja. Da war das Bett in der einen Ecke und da war noch so ein Sofa und ich saß so auf dem Sofa. Und eine Zeit lang hat man dann auch, also am Ende von meinem Praktikum gab es dann noch einen zweiten Praktikanten. Da hatten wir dann einen so einen Ikea-Stuhl und die Couch und da haben wir uns mal abgewechselt. Sofa tat nach einer Weile der Rücken weh. Ja. Der Ikea-Stuhl war so, dass einem nach einer Weile die Schenkel wehgetan haben, wenn der Laptop da die ganze Zeit so warm drauf war. Ja. Und deswegen war das am Anfang in Hamburg. Da gab es im ersten Büro in Hamburg. Dann später ist dann Georg Rewe dann nach Zürich gezogen. Und dann hatten wir dort auch nochmal andere Angestellte. Dann waren wir in Zürich eine Zeit. Und dann später, als ich dann 2009 angefangen habe, haben wir dann in Berlin ein Büro noch gehabt. Mhm. Davor dann auch zwischendrin noch eins in Düsseldorf für das Merchandise und Versenden von Infomaterial und so. Und von den Anfängen, wie hat sich das am Anfang finanziert? Also klar, logischerweise an den Anfängen hat man noch nicht ganz so viel Geld gehabt. Wie kam das dazu, dass man sich ja auch ein Praktikanten leisten konnte, weil hast du Geld bekommen eigentlich? Oder? Ja, ich habe Geld bekommen. Also am Anfang hieß es, wir können ja nichts bezahlen. Aber ich dachte, ja, das ist jetzt nicht so mein, also das primäre Ziel, dass ich da jetzt Geld bekomme. Das kriege ich auch so irgendwie hin, wenn ich was Interessantes habe. Ja. Aber ich habe dann 400 Euro Praktikanten Entlohnung bekommen. Mhm. Und das ist so gewesen, dass also FSFE hat sich von Anfang an von Spenden finanziert. Mhm. Wir hatten auch zwischendrin ab und zu mal noch ein EU-Projekt. Aber der Großteil waren Spenden. Da gab es einmal Firmenspenden, dann Einzelspenden von Privatleuten. Mhm. Und 2005, ich habe 2004 ja angefangen, das Praktikum zu machen. Und 2005 haben wir damals die Fördermitgliedschaft, das Fellowship gestartet. Mhm. Und das ist mittlerweile bei uns auch so, dass ungefähr so grob im Daumen ein Drittel Fördermitgliedschaften von den Spenden, ein Drittel möglichen Unternehmen und Privatleute noch so spenden und dann nochmal ein Drittel größere Unternehmen. Okay. Das ist so die Aufteilung grob bei uns gerade. Und die Spenden werden zentral gesammelt oder gibt es die in verschiedenen Ländern? Na, das ist so, dass das einmal zentral bei uns geht. Wir hatten das früher mal noch so, dass wir so Ländervereine auch angedacht hatten, aber das ist mittlerweile läuft das alles zentral über einen Account auch, ein Bankkonto oder ja, mehr, wir hatten in der Schweiz, hatten wir auch noch ein Bankkonto für die Schweizer Spenden. Ja. Und dann hast du halt Gemeinnützigkeit, also dass steuerabzugsfähig ist. Das ist dann in Schweiz, in Niederlande und Deutschland. Okay. Das ist schon mal sehr schön. Also, dann bist du aus dem kleinen Dörfchen im Ländle dann nach Berlin gekommen. Ja, erstmal habe ich noch in Hamburg. Ja, gut. Wie lange, oder warst du nicht lange, hast du gesagt? War 7 Monate. Okay, 7 Monate Hamburg. Okay. So, wie schmeckst du? Ich würde sagen, also von dem, was ich so am meisten zu mir nehmen müsste, ist dann wahrscheinlich, müsste ich wahrscheinlich irgendwie nach heißer Schokolade schmecken. Allerdings kann es auch sein, dass es ein paar Stellen gerade gibt, die nach Banane schmecken, weil mein Sohn sehr gerne Banane isst und mich dann auch noch so, wahrscheinlich so eine Mischung aus Banane und heißer Schokolade. Okay. Trinkst du also heiße Schokolade hauptsächlich, oder? Ja. Okay. Aber bei deiner Statur, muss man sagen, wo machst du das hin? Naja, heiße Schokolade ist ja nicht so, ne? Ja, wir wollten uns heute über ein ganz interessantes Thema unterhalten, und zwar über Lizenzierung, und zwar über ein ganz bestimmtes Lizenzmodell, und zwar GNU GPL. Vielleicht müssen wir erst das erklären, und dann zu einem kontroverseren Thema ist ansätzlich daran freie Software oder freie Lizenz, und dann hast du das Thema genannt Anti-Militär-Klausel. Das ist ja auch ein sehr, sehr heiß umstrittenes Thema. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit der GNU GPL mal an und dann handeln wir uns langsam mal zu dem Thema. Okay, also es gibt freie Software, benutzt ja erstmal das Urheberrecht. Also Software fällt ja unter das Urheberrecht und daher kann man dann Lizenzen vergeben, was mit der Software gemacht werden darf und was nicht. Die meisten Lizenzen, die schreiben erstmal, was man alles nicht machen darf mit der Software. Also genau, so ein Microsoft-Produkt typischerweise darfst du halt irgendwie nicht weitergeben, nicht nur auf dem Rechner installieren und so weiter und so fort. Genau, genau. Und die freie Software-Lizenzen, die haben das Ziel eben eher zu schreiben, was man damit machen darf. Also eher zu bewahren, was man damit tun darf. Mhm. Und jetzt generell erstmal freie Software-Lizenzen erlauben jedem Menschen, dass er die Software für jeden Zweck verwenden darf, dass er die Funktionsweise verstehen kann, also anhand des Quellcodes. Der offen sein muss bei freier Software? Genau, der Quellcode muss vorhanden sein und dass man die weiter verbreiten darf, die Software, also sowohl den Quellcode als auch in Binärform. Und dass man Veränderungen machen darf an der Software. Also verwenden, verstehen, verbreiten und verbessern. Das sind so die 4 Rechte, die jede freie Software-Lizenz einem gewähren muss. Jetzt gibt es da nochmal Unterscheidungen die bei freien Software-Lizenzen. Und zwar Wenn ich diese freie Software bekomme, dann sagen manche einfach, hier hast du die vier Freiheiten, verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern, mach damit, was du willst, so die Richtung. Vielleicht noch sowas nennen, aber meinen Namen, was, dass ich das geschrieben habe oder so. Aber man kann das auch nehmen und kann dann zum Beispiel auch das einfach in unfreie Software mit einbinden und das ist okay mit der Lizenz. Das darf man dann machen. Es gibt andere Lizenzen, die sagen dann, das ist so die Copyleft-Lizenzen, die sagen, du bekommst die vier Rechte von mir, aber wenn du danach das Ganze in ein Produkt packst oder sonst irgendwie eine Weitergabe dieser Software machst, dann musst du sicherstellen, dass andere Menschen auch wieder diese vier Freiheiten haben, die ich dir gegeben habe. Und das ist der Copyleft-Effekt. Und das heißt dann zum Beispiel, also das ist, sind so Lizenzen wie die GNU General Public License oder die GNU Lesser General Public License. Die erlauben das, die stellen eben sicher, dass die Software auch weiterhin frei bleibt. Die kann man nicht einfach nehmen und kann die in unfreie Software reinpacken. Das ist so eine Art Impfung der Software, dass die Freiheit bestehen bleibt. Also muss. Oder wenn ich was jetzt die kommerziell nutzen wollen würde, müsste ich das, was ich kommerziell entwickelt habe, auch wieder unter die Lizenz stellen, richtig? Das kommt jetzt drauf an, was du mit kommerziell meinst. Also die freie Software, die kannst du auch verkaufen. Ja? Also du kannst auch sagen, diese Software hier, die wenn du die von mir beziehen willst, die kostet jetzt 2000 Euro und wenn du die hast, dann bekommst du aber die Rechte mit. Das hat erstmal, also kommerziell oder nicht kommerziell, hat erstmal nichts damit zu tun, ob das freie Software ist oder unfreie Software, proprietäre Software ist. Aber also das heißt, dass wenn man die Software bei sich einbindet, und seine andere Software vorher ist unfreie Software gewesen, proprietäre Software, dann je nachdem, wie die kombiniert werden, muss ich den ganzen Teil der Software auch mit veröffentlichen. Das ist dann nochmal der Unterschied zwischen der GNU-GPL und der GNU-LGPL, die Lesser General Public License oder früher war es die Library General Public License, die war eben früher mal primär für Bibliotheken da, also dass man zum Beispiel eine proprietäre Software trotzdem diese freie Software Library benutzen kann. Das ist damit okay mit der LGPL. Mit der GPL geht das nicht. Wenn ich da das linke, dann muss ich meine Software auch insgesamt als freie Software veröffentlichen unter der GPL. Okay, das ist, glaube ich, jetzt nochmal sehr schnell gewesen. Ich glaube, das müssen wir nochmal erklären. Unterschied zwischen LGPL und GPL. Die LGPL sagt, hier hast du die vier Freiheiten, verwenden, verstehen, verbreiten, verbessern. Du darfst das alles verwenden, du darfst das auch verkaufen, aber wenn du das an jemanden weiter verkaufst oder sonst wie weitergibst, musst du dieser Person auch wieder alle vier Freiheiten weitergeben. Okay. Du darfst das aber auch kombinieren mit unfreier Software. Das ist okay, wenn das zum Beispiel eine Library ist, darfst du das auch mit deine Software, darf, wenn die proprietär ist, darf die auch unsere Bibliothek, die freie Software ist, verwenden. Aber für den Teil der die Bibliothek dann zum Beispiel, musst du sicherstellen, dass dein Kunde nachher diese vier Freiheiten bekommt. Okay. Was die LGPL sagt ist, wenn du mich mit jemand anders kombinierst, mit einer anderen Software kombinierst, dann darfst du mich aber nur mit freier Software kombinieren. Ach so, okay. Das ist der also, große Knackpunkt. Das ist sozusagen, wenn was damit in Kontakt kommt und zwar auf der Ebene, dass es ein Linking ist, dann muss es auch wieder, darf es nur mit freier Software gelinkt werden. Also das heißt, die LGPL darf nur freie Software, darf nur mit freier Software vögeln und die GPL darf freie Software auch mit kommerzieller Software betrieben werden. Andersrum und also die LGPL, die darf man auch in proprietäre Produkte einbinden, ohne dass man seine proprietären Bestandteile veröffentlichen muss unter einer freien Software-Lizenz. Okay. Die GPL, die sagt, wenn du mich kombinierst mit anderer Software, dann muss die aber auch unter einer freien Software-Lizenz auch der GPL stehen. Okay. Und generell, egal ob das LGPL oder GPL ist, man darf das immer im kommerziellen Umfeld verwenden. Darf immer Geld damit verdienen. Es ist nur so, dass diese vier Rechte nicht der Software entzogen werden dürfen. Okay, verstehe. Gut, die GPL-Lizenz hat ursprünglich Richard Stallman ins Leben gerufen, oder? Ja, der hat die erste Version geschrieben und danach mit anderen Leuten konsultiert und neue Updates davon veröffentlicht. Der ist ja auch in der Free Software Foundation, richtig? Das ist der Präsident der Free Software Foundation. Das ist unsere Schwesterorganisation in den USA. Das heißt, ihr habt mit dem viel zu tun? Oder hast du mit dem viel zu tun? Ja, immer mal wieder halt so E-Mail-Austausch. Also primär ist es so, die Stoßrichtung ist ja auch klar, ne, was wir so mit erreichen wollen. Und dann ist es mehr so auch viel Taktik. Also wie macht man das jetzt in Europa zu, wie macht man das in anderen Teilen der Welt? Und da sind dann manche Zeiten, da ist dann mehr Austausch und manchen da ist dann, ja, muss man gerade nicht so viel sich austauschen. Ist es so grundlegend verschieden innerhalb Europas oder in den USA? Also gibt es da Modelle und Möglichkeiten, die in den USA ganz gut funktionieren und in Europa eher nicht so gut oder speziell in Deutschland? Na, ich glaube, das ist eher so eine Kultursache, wie man zum Beispiel Kampagnen macht. Also wenn man eine Kampagne machen will in Europa, dann sollte man die meisten ein bisschen anders machen, als man die zum Beispiel in den USA macht. Also wenn man einfach 1:1 eine Kampagne von den USA mit dem Kommunikationsstil in Europa machen will, das funktioniert nicht immer ganz so gut. Und Europa ist ja auch einfach dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Länder sind, auch viel stärker Konsens und so eine Diskussionskultur, die doch etwas anders ist als jetzt so das US-amerikanische. Und dadurch ist es also bei uns jetzt auch viel mehr, ja, dass man so Kompromisse eingeht im politischen Prozess, um dann halt insgesamt doch irgendwann mal dorthin zu kommen, wo man hinkommen will. Aber das, also ich habe das Gefühl, dass es in Europa notwendig ist, dass man hier stärker so über Konsens und Kompromisse arbeitet und da auch mal jetzt von seiner Position nicht immer gleich sagt, also ist schlecht, das ist noch nicht 100% von dem, was wir wollen und wir wollen aber 100%, und dann hat man gesagt, okay, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung und jetzt machen wir den nächsten Schritt und so, das ist eher so, dass und dann natürlich auch eben die Sprachen, dass man in Europa halt natürlich, wir haben alles auf Englisch auch, aber wir haben sehr ein großes Übersetzerteam, dass man halt versucht, die Sachen dann auch anzupassen und in der Muttersprache mit den Leuten zu besprechen. Und allein da gibt es auch schon Sachen, dass man eben doch andere Ausdrücke wählt, die nicht 1:1 so sind, weil das in einer bestimmten Sprache eben doch ein bisschen anders rüberkommt. Und also wir hatten das schon manchmal, dass wir für Texte eben dann auch Sachen leicht im Inhalt geändert haben, weil das eben in dem Land nachteilig wäre, wenn man das so schreiben würde. Okay. Okay, so, Richard Stallman, die GNU-Lizenz. Weißt du, wie es eigentlich entstanden ist, die Lizenz, oder was ihn dazu bewogen hat, das zu tun? Na, da gab es ja noch andere Lizenzen, also eine von den, ich glaube, das war die erste Lizenz, die er geschrieben hat, die freie Software-Lizenz, war die Emacs Public License. Und dann gab es halt den Bedarf, er hat ja 1983 dann das GNU-Projekt gestartet, also GNU is not Unix, ein freies Betriebssystem zu schreiben, bei dem eben alle Komponenten unter so einer freien Software-Lizenz stehen. Und da war natürlich dann auch der Bedarf da, dass man eine Lizenz dafür hat, für die Software. Und weil es eben da noch nichts so gab, hat er dann die GPL geschrieben und später dann auch upgedatet auf, also die GPL V2, dass er dann auch die, unter der jetzt zum Beispiel der Linux-Kernel steht. Ja, so hat das angefangen. Und dann gab es mal noch einen größeren Prozess von der GPL V2 auf die GPL V3. Das ist die aktuelle. Das ist die aktuelle, wobei eben auch noch einige Software ist, die speziell gesagt hat, wir wollen aber V2 und nicht auch spätere Versionen, also kein automatisches Update mit drin war. Zum Beispiel der Linux-Kernel ist unter der GPL V2. Warum? Na, das ist teilweise vielleicht auch ein bisschen so gewesen, dass manche gesagt haben, ja, wir wollen jetzt aber nicht so einen Blankoscheck unterschreiben, dass wir sagen V2 oder später. Wir wissen ja nicht, was jetzt die FSF da genau für Änderungen macht. Da wollen wir nichts Automatisches drin haben. Manche haben gesagt, ja, wir vertrauen der FSF, die werden das schon richtig machen. Also wenn die eine neue Version haben, dann wollen wir immer, dass die neueste Version dort ist. Der Nachteil, wenn man halt an einer bestimmten Version bleibt, ist dann, dass es schwer ist, nachträglich Lizenzänderungen zu machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Linux-Kernel, wenn die Mehrheit sagen würde, ja, V3 wäre eigentlich gar nicht so schlecht, aus bestimmten Gründen, dann müsste man das Einverständnis von allen Autoren jetzt nochmal nachträglich holen. Ach, stimmt. Außer wenn man das vorher eben so gemacht hat, dass man Copyright-Assignments gemacht hat oder andere Rechte übertragen hat, dass zum Beispiel einen Verein gibt, eine Stiftung gibt, die solche Updates in Zukunft machen können. Zum Beispiel KDEV macht das, die benutzen so ein Werkzeug, das heißt Fiduciary License Agreement, also so eine treuhänderische Lizenzvereinbarung, bei der, also das haben wir so als Werkzeug veröffentlicht, da kann man dann Teile seiner Rechte eben an die Organisation abgeben. Dann können die Updates der Lizenz machen, Relizenzierung machen, auch dafür sorgen, dass die Lizenzen eingehalten werden. Und dann hat man da nicht das Problem, dass wenn man das machen muss, dass man das Einverständnis von allen Leuten erst nochmal einholen muss. Und kann ja auch sein, dass ein Entwickler, man kann den gar nicht mehr kontaktieren, man findet den nicht mehr, der ist vielleicht schon tot, da muss man sich mit den Erben auseinandersetzen, ob die damit einverstanden sind. Und so eine Lizenz Änderung kann ganz schön anstrengend sein. Also da hat er auch bei einer von den letzten FOSDEMs, der Jean-Baptiste von VLC, hier Videolan-Client, die Software, der hat ja auch eine Relizenzierung gemacht, weil es da Probleme mit den App-Stores gab, hier mit dem Apple-App-Store. Mhm. Da hat er eine Relizenzierung gemacht und das, was er so erzählt hat, wenn er dann so der Vater, dem sein Sohn gerade gestorben ist, jetzt kommt er dort an und sagt so, ich würde gern, dass sie hier was unterschreiben wegen der Lizenz und er so, was, mein Sohn stirbt und sie kommen und wollen Geld damit verdienen. Wow, okay, klar. Das sind dann halt so Gespräche, die man eigentlich nicht will, deswegen macht das halt schon Sinn, dass man sich da Gedanken drüber macht, wie man so Lizenzverwaltung für sein Projekt mit organisiert, dass es nicht bei irgendwelchen Einzelpersonen liegt, sondern dass man das mit irgendwie institutionalisiert oder irgendwelche Vereinbarungen mit anderen trifft, ja. Weil natürlich, das ist ein großes Problem, auch wenn du mal, was weiß ich, irgendwas der Software geschrieben hast und für einen speziellen Zweck und hast ihn jetzt irgendwie lizenziert und sagst, okay, die ist jetzt vielleicht in den Kernel reingelaufen oder in den Linux-Kernel ganz normal rein und hast aber sonst nie wieder was gemacht in der Richtung, interessierst dich auch nicht mehr dafür. Und da kannst du natürlich dann so jemanden mal schlecht über jetzt mal wieder anrufen und sagen, hey, mach mal bitte oder schreib mal, sagt, du, ich habe einmaliges Ding, ist mir doch egal, was ich jetzt damit mache, lass mich damit in Ruhe. Ja, das kann sein, dass sich Leute nicht für interessieren. Das kann auch sein, dass man von manchen Leuten eine 10 Jahre alte E-Mail-Adresse nur noch hat oder irgendeinen Nickname und die E-Mail bounced. Ja, wie kommst du da jetzt ran? Ja, klar. Ja, und dementsprechend ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, dass man halt dann das Lizenzmanagement, ich sag's mal ganz bewusst mal, halt irgendeine Institution abgibt und sagt, okay, da ist es halt irgendwie, ja, gibt's so eine Art Framework, ist es da drunter irgendwie drin und da habe ich halt nicht ein Problem damit, gell? Also besonders bei größeren Projekten macht das Sinn, kann auch schon bei kleinen Sinn machen, dass das eben nicht so ist, dass wenn ich das alleine gemacht habe, dass dann vielleicht Erben ganz andere Vorstellungen haben, wie das passieren soll, wie das sein soll. Oder dass man halt vielleicht auch bei manchen Lizenzen so eine Annihilator, also auch spätere Version mitnimmt, damit man wenigstens so eine Art Rechtssicherheit dann hat, dass das Menschen später mit verwenden können, dass es halt auch so Kompatibilitäten hergestellt werden können. Also manche Sachen, die sind ja nicht vorgesehen gewesen, aber man hat dann nachher festgestellt, dass es halt schwer ist, bestimmte freie Software-Lizenzen zu kombinieren. Dann hat man was eingebaut, damit das einfacher ist in der neuen Version. Und dann vielleicht, wenn man, ja, verhindert man das dann, dass Leute halt mit, zusammen freie Software entwickeln können und nicht alles neu schreiben müssen. Und dann müssen nachher, weil man da sich halt nicht so drum gekümmert hat, Sachen komplett neu schreiben, die halt schon gemacht sind. Ja, klar. Was? Nochmal mehr Aufwand. Ja. Einfach weil du die Lizenzlage nicht klar ist und nicht weißt, ob du es verwenden darfst oder nicht. Ja, oder weil es nicht klar ist, ob man das dann kombinieren kann. Also von den Copyleft-Lizenzen, da ist ja eine von den Problematiken, ne? wenn die eine Lizenz sagt, aber wenn du mich veränderst, muss ich unter der gleichen Lizenz bleiben und die andere sagt das, dann kriegt man die ja nicht so gut zusammen. Und da gibt es halt dann manche Lizenzen, die das dann regeln, dass man das, die sagen, das ist aber okay, wenn du mich dann zum Beispiel als in GPL-Code mit einfügst, weil das halt eine von den weit verbreitetsten ist. Und wir wollen nicht, dass das jetzt ein Hindernis ist, dass man unsere Software nicht verwenden kann mit anderer freier Software. Und dieses ganze, sag ich mal, Software-License-Agreement, ist das viel Teil, also ein Großteil der Arbeit der FSF oder? Na, das ist ein Teil davon. Also wir haben eben die Rechtsarbeit, da kriegen wir oft Fragen von irgendwelchen Entwicklern zu Lizenzproblemen oder manchmal auch sowas wie, geht dann vielleicht noch mal kurz im Markenrecht oder Patente und Software und so. Und da versuchen wir halt immer, also wir dürfen ja keine Rechtsberatung machen, aber wir können halt so ein paar Hilfen schon mal geben oder Leuten dann halt sagen, ja, dafür müsst ihr euch einen Anwalt mitnehmen. Und eine andere Arbeit in dem Rechtsbereich ist eben, dass wir haben so ein Netzwerk an Juristen, die sich mit freier Software beschäftigen aus vielen, vielen Unternehmen, weil wir eben festgestellt haben, damals mit hier Harald Welte mit GPL-Violations, dass es einfach so viele Verletzungen gibt. Und wenn du da immer nur hinterher rennst, dann hatten wir da mit Harald auch gesprochen und haben dann das European Legal Network gestartet. Und dort ist eben, das sind dann aus den ganzen Unternehmen Leute mit drin. Und wir haben die zusammengebracht, damit die darüber sprechen können, wie stellen wir sicher, dass erst gar keine so Lizenzverletzungen reinkommen in Produkte. Also manche Unternehmen haben das jetzt nicht bewusst gemacht, dass sie da gesagt haben, ja, wir wollen jetzt aber hier die GPL brechen und deswegen machen wir kein Angebot, dass man den Quellcode beziehen kann rein, sondern da gab es halt andere Probleme, zum Beispiel in der Lieferkette, dass der Zulieferer aus einem asiatischen Land dann zum Beispiel den gesagt, ja, nee, haben wir alles selber geschrieben, und später guckt sich das halt einer an und findet halt raus, ja, da läuft aber ein Linux-Kernel drauf und da sind Modifikationen gemacht und ich kriege hier kein Angebot, dass ich den Quellcode beziehen kann, und die haben auch den Quellcode nicht, wenn ich danach frage. Okay. Und das waren dann halt, also das ist auch ein größerer Teil von der Arbeit bei uns im Rechtsbereich gewesen, dass wir dort Leute zusammenbringen, die an gleichen Problemen arbeiten. Weil auch festgestellt ist, natürlich für Unternehmen auch meistens angenehmer, wenn ein anderes großes Unternehmen sagt so, ja, wir machen das so und das ist überhaupt kein Problem, als wenn die FSFE sagt so, das kann man so machen, das ist überhaupt kein Problem. Genau. Da glauben die ihrem Konkurrenten mehr als als irgendeine Vereinigung, genau. Ja. Also genau, das war das Thema mit der Funtech, ja? Richtig, das Harald-Welter-Geschichte. Ja, da gab es mehrere, genau. Mehrere Verletzungen da. Oder auch ganz bekannt, glaube ich, war Lynxis damals mit diesem. Lynxis war der erste Fall, ja. Dass dann Lynxis die Quellen veröffentlichen musste. Und letztlich, glaube ich, ist Lynxis ganz gut damit gefahren. Ich glaube, das ist einer von den meist gekauften Routern. Genau. Vielleicht kann man ja mal ganz kurz erklären, was es dagegen. Kennst du die Geschichte oder? Also ganz kurz war das, die haben eben Routerhersteller, verwendet den Linux-Kernel und schreibt aber nachher wenn man das Produkt kauft, wird man nicht darauf hingewiesen, dass das Produkt freie Software enthält und dass man den Quellcode beziehen kann. Wo man den beziehen kann. Und da haben die sich eben nicht dran gehalten und dann hat Linux, hier Harald Welte, Linux-Kernel-Entwickler, hat eben gesagt, das ist Urheberrecht von mir, das wird dort verletzt. Und das ging dann erst eben in vor Gericht und ist dann dort eben entschieden worden, dass Lynxis die Bedingungen einhalten muss. Und dann mussten sie eben zum Beispiel dann bei dem Router, den ich gekauft hatte, war dann hinten auch so ein kleiner Flyer drin, auf dem die GPL dann drauf stand. Ja. Man konnte eben die Quellen runterladen und dadurch war das dann möglich, dass man eben auch andere Firmware dann auch für genau. den Router nehmen konnte, dann hier so oben BRT. Das ist dadurch sehr viel einfacher gemacht worden. Genau, ich glaube, es war auch ein ganz positiver Anstoß für gerade die freie Softwareentwicklung für diese Router oder für diese Router-Generation. Und nach wie vor, ich glaube, Lynxis, jetzt mal einfach hier ein Product Placement zu machen, gibt es ja einen Lynxis-Router, der fährt den mit freier Software. Das ist der WRT54L, ne? Ja, ich weiß es nicht genau. Also manche von denen haben natürlich noch so ein paar Firmware oder Treiber-Sachen, die nicht immer ganz frei sind. Aber natürlich hat man da nochmal sehr viel mehr Kontrolle über, was sein Router macht, als mit irgendwelchen anderen Routern, die dann auch keine Updates mehr bekommen. Und deswegen ist es ja gerade auch so wichtig, dass jetzt der Bundestag da hart bleibt bei dem Routerzwang und jetzt da nicht umfällt und doch noch in letzter Minute sich da von den Lobbybewegungen da einschüchtern lässt. Ja. Dass man weiterhin einen freien Router wählen kann und eben so einen Router mit freier Software da dafür wählen kann, dass man von dem Gerät eben sein Heimnetzwerk geschützt wird und nicht von irgendeinem, was nie wieder irgendwelche Sicherheitsupdates bekommt. Ja. Ja. 54GL hieß das Ding, genau. Ja, genau. Das war das immer. Der GL, das war dann die L, war dann die Linux. Linux, genau. Die Linux-Variante davon, richtig. Ja, aber jetzt ist ja natürlich das Schöne, dass man sieht natürlich auch Verletzungen der GPL, da seid ihr auch gut hinterher, aber es passieren ja, also gegen solche Verletzungen kann man ja vorgehen, aber gegen die Prinzipien könnt ihr nicht unbedingt immer was tun. Ne? Das heißt, es kann ja auch diese Software zwar nach den 4 Grundrichtlinien benutzt werden, aber ich gucke jetzt gerade so ein bisschen kritisch auf das Aufnahmegerät, aber ich glaube, es ist alles gut. Aber unter Umständen kann es ja auch im falschen Kontext eingesetzt werden. Ja, es ist halt immer, es gibt halt immer Software für good und für bad. Und viele Dinge, die man so, sag ich mal, vor sich hin entwickelt, baut man ja erstmal prinzipiell, wenn man normal denkender Mensch ist, erstmal für einen guten Zweck. Aber eine Software, die halt, keine Ahnung, genaue Zielkoordinaten irgendwo erfassen kann auf einer Karte, kann halt benutzt werden, um halt super genaues Kartenmaterial herzustellen, aber auch natürlich dafür benutzt werden, dass halt irgendwelche, ja, ich sag mal, Kräfte oder militärische Dienste oder wie auch immer natürlich auch ganz präzise dann Orte einfach auch angreifen können. Und das ist ja so ein Problem, und da wollten wir heute mal uns mal etwas intensiver drüber mal austauschen, was es da für Probleme gibt. Ne? Zwar schön, dass es so eine GPL gibt und dass man dann das damit machen kann, aber die kann natürlich auch in die falschen Hände geraten und dann auch ganz andere Effekte halt haben. Ja, also das ist halt, also das ist eins von den Problemen, die viele Leute eben an so einer Lizenz sehen, dass die eben die Nutzung für jeden Zweck, das heißt, das, was ich als Entwickler als gut und falsch sehe, das kann ich mit einer freien Software-Lizenz eben nicht an andere Leute übertragen. Also das würde erstmal jetzt den Grundprinzipien, die bisher freie Software hatte, widersprechen. Ja. Ja. Und das ist, das kann halt, das kann sehr schwer sein. Also wenn dann halt ein Entwickler feststellt, dass Software, die er jetzt geschrieben hat, dass die dann nachher in einem Kontext verwendet wird, dass damit Menschen getötet werden, dass damit Verbrechen vorbereitet werden, dass das halt eben für Dinge verwendet wird, die gegen meine Grundüberzeugung verstoßen. Ja. Und ja, da gab es auch im CCC-Umfeld, ich glaube, beim Camp war der letzte Vortrag, dass da eben gefordert worden ist, dass man in die GPL eine Regelung oder generell bei freien Softwarelizenzen eine Regelung einführen sollte, dass man militärischen Zweck beziehungsweise dann auch andere Zwecke verbieten sollte. Ja. Dass man als Urheber der Software bestimmen können soll, für was die nachher verwendet wird. Gibt es in der GPL jetzt schon dafür eine Regelung, oder ist es schon irgendwie mit angedacht? Nee, das ist eben, also bisher ist es eben bei freier Software so, dass man sagt, diese vier Rechte, Verwendung für jeden Zweck, Verbreitung, Verstehen und Veränderung, das ist unser Wertesystem so bei freier Software. Das ist so der gemeinsame Nenner. Ja. Und jetzt hat man eben sehr viele unterschiedliche Entwickler. Ne? Da hast du, wenn du auf freie Software-Veranstaltungen gehst, da hast du auf der einen Seite dann den veganen Pazifisten, der gegen Atomkraft ist. Und auf der anderen Seite hast du halt jemand, der freie Software für die NSA schreibt. Ja. Und die treffen auf so Konferenzen halt aufeinander. Mhm. Genau, es geht, glaube ich, was du angesprochen hast, war der Vortrag von Thorsten Schröder. Genau. Freie Software gegen unsere Freiheit war der Vortrag. Den werde ich auch gleich mal in den Shownotes noch verlinken. Genau, ja. Und der hatte ja nochmal das Thema angesprochen, dass halt genau auch mit freier Software Hacks vorbereitet werden oder auch durchgeführt werden oder Menschenrechte verletzt werden. Also ich glaube, eins von den ersten Sachen, die aufkam, war eben, dass man die militärische Nutzung verhindern soll. Ich glaube, das war auch bei Thorsten eins von den ersten Sachen. Später, also in dem Vortrag, hat er dann auch nochmal andere Dinge mit vorgeschlagen, die man da mit einschränken können soll. Und ja, das ist halt, das hat halt mehrere Schwierigkeiten. Also dann hat er auch selbst in dem Vortrag gesagt, bei manchen Dingen würde ich sogar fast nochmal ein bisschen weitergehen, was das, wie problematisch das ist. Also jetzt zum Beispiel beim militärisch, was heißt das jetzt? Militärische Nutzung darf man nicht bei der Software. Jetzt schauen wir uns mal an. Ist das Software in einem Panzer? Ich denke, das ist relativ klar. Das ist klar. Militärische Nutzung. Ja. Ne? Wenn das in irgendeiner Drohne ist, die dann noch irgendwie Raketen abschießt, dann ist es auch ganz klar militärische Nutzung. Ja. Ja, jetzt jetzt gab es halt schon die ersten, die sagen, aber was ist denn, wenn wir angegriffen werden? Ja, also soll dann meine Regierung auch nicht freie Software verwenden dürfen, um uns zu verteidigen, ja? Oder Schaden abzuwehren oder wie auch immer. Ja, das ist, jetzt schießt jemand anders Raketen auf uns, dürfen wir jetzt freie Software verwenden, um andere Raketen abzuschießen, ist auch militärische Nutzung. Ja. Kannst du aber auch Menschenleben mit retten, wenn du Raketen abschießt, die sonst woanders runter auf Menschen fallen. Richtig. Schon mal schwierig. Dann, ja. Also es gab auch so ein paar Vorschläge, dass man dann Angriffskriege rein, also dass nur Angriffskriege geahndet werden sollen. Aber das ist halt auch schon mal so ein, was ist ein Angriffskrieg? Genau. Wer ist der, was als erstes geschossen hat? Ist der Angreifer oder hat er es nur, was weiß ich, nur getan, um sich zu verteidigen, was sich angegriffen fühlte? Das ist immer schwer zu definieren, ne? Wer da der Angreifer ist. Na, und dann kommt eben noch ein anderer Punkt dazu. Und also da geht es dann schon mal weiter. In manchen Ländern hat das Militär ja auch andere Aufgaben als rein Leute umbringen. Also sowas wie bei uns jetzt das THW macht, das in anderen Ländern Katastrophenschutz. Das ist dann beim Militär auch. Ja. Willst du jetzt, wenn du reinschreibst, keine militärische Nutzung? Willst du jetzt, dass wenn ein Atomkraftwerk ein Störfall aufgetreten ist, willst du, dass das Militär mit deiner Software dort den Schaden eingrenzen kann? Oder sagst du, nee, Militär darf das auf gar keinen Fall. Die dürfen meine Software nicht verwenden, weil ich gegen Militär an sich bin und sage, das ist eine Organisation, die so nicht existieren sollte. Ja. Weil die auch primär dafür geschaffen worden ist, Menschen umzubringen. Mhm. Kann man nachvollziehen. Aber es ist halt schwierig schon mal von der Abgrenzung. Dann geht das halt schon mal noch mal weiter. Wie machst du das? Wie setzt du das in die Tat um? Also ich meine, im Militär wird dann bestimmte Produkte verwendet, zum Beispiel so ein Panzer. Ist das jetzt so, dass du sagst, der Zulieferer, der den Panzer herstellt, der darf jetzt also keine freie Software in den Panzer verwenden? Wie ist das für die Infrastruktur von dem Unternehmen, das so einen Panzer herstellt? Dürfen die auf ihren Desktop-Systemen und auf ihren Servern freie Software verwenden? Ja, genau. Wie groß spannst du halt die Kette, sag ich mal, ne? Darf der Mensch, der sich für diesen Job beworben hatte, dann überhaupt freie Software einsetzen? Ne? Ja, das ist halt was, das ist sehr schwer eben zu definieren. Also man will nicht, dass mit der eigenen Software Menschen umgebracht werden, aber wie weit zieht sich das? Darf Daimler-Benz in anderen Produkten dann freie Software einsetzen oder sagt man dann, weil die auch bestimmte militärische Produkte herstellen, will ich nicht, dass die das auch in die neue S-Klasse oder so einbauen? Mhm. Und dann geht es halt auch schon weiter. Wie ist das mit sonst Militär? Also wie ist das mit den Unternehmen, die Uniform herstellen, das Taschenmesser, das Geschirr und sonstige Sachen? Also das sind alles Dinge, die sind notwendig, um einen Krieg zu führen und das wird vom Militär verwendet. Dürfen die Unternehmen das auch alle nicht freie Software einsetzen? Also meine Software, die ich da gerade geschrieben habe und unter so eine Lizenz stellen will. Das sind ganz viele so Kleinigkeiten. Und dann haben wir noch gar nicht das Problem, das besprochen, dass manche, viele, viele Werkzeuge, die können nicht nur für einen Zweck verwendet werden. Genau, Multi-Use oder Dual-Use, gell? Und das kann, ich meine, wenn man sich jetzt gerade anschaut, in den Konflikten, was ist so der derzeitige Panzer? Das ist so ein Pickup-Truck mit einem Maschinengewehr obendrauf. Ja. Darf das jetzt nicht für Toyota Pickup-Trucks zum Beispiel verwendet werden? Dürfen die da keine freie Software drauf machen? Wie stark kann der Hersteller überhaupt kontrollieren, für was das nachher verwendet wird? Gerade vor allem auch, was er halt im direkten oder indirekten Zugriff hat, heißt ja unter Umständen ja auch, dass er ein Bauteil bezieht, was proprietär ist, wo er keinen Zugriff auf die Software hat, die irgendwas im Auto reguliert. Sagen wir mal was ganz Simples, einfach mal den Scheibenwischmotor, den kannst du ja militärisch nutzen und nicht militärisch und kaufst ihn jetzt irgendwie zu. Vielleicht ist der noch irgendwie total gut gemacht, ohne Probleme, aber vielleicht wurde dann die Software, mit der das Ganze entwickelt wurde, das Framework oder der Compiler oder sonst irgendwas, wurde halt mit freier Software gemacht. Dann kannst du es ja auch nicht einschränken. Also das ist halt eine von den Schwierigkeiten, wenn man, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass eben ein Entwickler sagt, ich möchte nicht, dass die Software, die ich hier entwickelt habe, dass die nachher verwendet wird, um mit einer Rakete andere Menschen zu töten. Ja. Die Schwierigkeit ist halt, wie willst du das machen, dass das umgesetzt wird? Ja. Und ja, dann ist auch die nächste Frage, die sich bei mir auftut, ist, wer hält sich an so Lizenzvereinbarungen? Also, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich denke immer so, Menschen, die jetzt ohne Probleme andere Menschen einfach töten wollen. Die achten jetzt, die lesen jetzt nicht die AGBs der Software oder die Lizenzen durch und zu sagen, oh, ja, eigentlich wollte ich dich gerade umbringen, aber die Lizenz sagt, nee, also ich darf eigentlich das gar nicht mehr tun. Da gibt's denke ich andere Gesetze und andere Werte, die wir haben, die damit brechen. Und wenn die schon brechen, macht das denen dann noch was aus, ob da jetzt ein Lizenzverstoß mit drin ist? Ja. Das ist, also, das sind vielleicht ganz, und dann auch, wo kannst du wirklich den Rechtsweg eingehen? Also bei welchen von den Einzelnen? Also jetzt ISIS setzt freie Software ein. Wen verklagst du da? Also das, genau, da kriegst du was gar nicht hin. Dann andere, klar kannst du sagen, andere Länder, da funktioniert das. Ne? Da könntest du jetzt sagen, hier, das US-Militär, das ist jetzt aber eingesetzt, da kann ich das machen. Aber letztlich sind das auch, ich glaube, das sind relativ wenig Länder auch, bei denen man wirklich so einen Durchsetzungsweg hat. Und selbst da, ich weiß nicht, wie weit man da überhaupt kommen würde. Mhm. Und ob das was ist, ja. Also da bin ich halt immer der Ansicht, das ist was wenn wir da als Gesellschaft auf Urheberrechtslizenzen zurückgreifen müssen, dann haben wir ein sehr viel größeres Problem. Genau. Und ja, das ist da halt schon mal schwierig. Und dann kommt eben noch dazu, jetzt gibt es einen Entwickler, der sagt, ich möchte nicht, dass meine Software für Kriege verwendet wird, um andere Menschen umzubringen. Und da gibt es wahrscheinlich nochmal sehr viel mehr, die da sagen, ja natürlich, ich will nicht, dass Kriege geführt werden. Ich glaube, da finden wir recht viele Entwickler, Konsens, die sagen würden, so, na, hier Militär wollen wir nicht. Es gibt aber auch andere, die sagen, ja, für mich ist das okay, ich will, dass mein eigenes Militär, von dem ich jetzt von ausgehe, also es war in den letzten Jahren noch nie in irgendeinem Krieg involviert, aber ich hätte gern, dass die freie Software verwenden können, ne? Da hatte ich schon den ersten Konflikt, aber wie geht das weiter? Also würde man das zum Beispiel ausbreiten, ist es okay, dass eine Diktatur die Leute extrem unterdrückt? Also wenn ich jetzt einen Krieg ablehne, würde ich das nicht vielleicht auch ablehnen wollen? Ja. Also da gibt es manche Länder, ob das jetzt das Militär dort verwendet oder der Diktator für irgendwelche andere Sachen, da würde ich jetzt, würde ich vielleicht auch gerne sagen, dass ich aber eigentlich nicht gerne hätte, dass ich dem sein Leben jetzt gerade noch vereinfacht oder dass der einfacher Menschen einschränken kann in ihrer Freiheit, vielleicht Leute einfach so tötet, quält. Wie ist das weiter mit Terroristen, paramilitärischen Organisationen, Söldnerunternehmen, dann das nächste, das kam ja dann auch schon in den Vortrag von Thorsten, Geheimdiensten, die uns ausspionieren und also, unsere Grundrechte verletzen. Genau, also allgemein regierungs- und regierungsnahe Institutionen, was ja nicht nur Militär ist, aber auch Geheimdienste und so weiter. Ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute ein Problem haben, wenn selbst in einer Demokratie Faschisten ihre Software verwenden. Ja. Und oder andere, dann geht es eben weiter. Ne? Dann kommt der Nächste und sagt, ja, für mich ist das aber genauso wichtig, dass Software nicht von Menschen verwendet wird, die jetzt sexistisch sind und anderen das andere Geschlecht unterdrücken. Das möchte ich auch nicht. Und der andere, der sagt, ich möchte nicht, dass andere Kriminelle, zum Beispiel Vergewaltiger oder ja, vielleicht einer sagt, ja, Leute, die Betrug gemacht haben oder Leute ausgeraubt haben oder sonst wie, das will ich auch nicht, dass sie das machen. Und da wird es halt immer weniger, also das weicht sich halt immer mehr auf und ich weiß auch nicht, wo man da eine Grenze ziehen sollte. Also, dass man sagt, an der Stelle, also Krieg auf jeden Fall, das müssen wir rausnehmen, aber dann die anderen Sachen, Faschisten, warum sollten wir es Faschisten erlauben? Oder warum sollten wir da keine Einschränkungen erlauben? Und dann geht es eben weiter. Dann kommt der Nächste, der sagt dann, ich möchte nicht, dass das für Atomkraft verwendet wird, weil ich denke, dass das was ist, was der Menschheit schaden wird auf lange Frist. Beim Nächsten ist es, wer Tiere brutal tötet. Und dann ist eben die Grenze schon sehr, sehr schwammig zu, also vielleicht auch immer weniger Übereinstimmung von vielen Menschen, wo es da aufhören sollte und wo wir da die Grenze ziehen zu, der Nächste sagt ja, keine Einwanderer, genau, keine Ausländer generell, keine Amerikaner, keine Männer, keine Fleischfresser. Keine Fremdprodukte. Ja, und dann vielleicht auch irgendwelche Religionen, welche Religionen das nicht verwenden dürfen. Und dann sind wir in der Problematik, dass wir eben feststellen, jeder von den Menschen, die da mit drin sind, hat halt auch so ein eigenes Wertesystem. Mhm. Und wo wollen wir da die Grenze ziehen? Und deswegen war das halt immer eins von den riesen Vorteilen bei freier Software, was jetzt für die praktische Zusammenarbeit war, dass man gesagt hat, der Entwickler soll nicht das Recht haben, dass er sein Wertesystem auf die Nutzer überträgt. Ja. Das kann halt am Anfang ganz einfache Sachen sein, wie, dass der Entwickler nicht mehr vorschreiben sollte, auf wie viel Computern ich das einsetze, die Software, dass er mir nicht vorschreiben sollte, für was für Zwecke ich das, ob ich das jetzt akademisch verwende oder eben doch, um Geld zu verdienen. Das wollen wir nicht, dass das eingeschränkt wird. Und man hat halt gesagt, das ist, der Entwickler soll nicht die Kontrolle darüber haben, was die Anwender damit machen. Mhm. Aber man hat eben das Problem, dass man dadurch auch Dinge passieren, die dem Entwickler halt gegen sein Wertesystem laufen. Und das ist eben was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass das einem Entwickler, dass das sehr wehtun kann. Also wenn man sieht, was mit seiner Software passiert, ja. Kann auch was sein, was man. Ja, ich glaube, das ist generell, wenn man so eine Software geschrieben hat, passieren vielleicht auch Dinge mit, die jetzt gar nicht bewusst was Böses mitgemacht worden ist. Also kann ja auch sein, man hat eine Software für einen Bereich geschrieben, jetzt wird das auf einmal von irgendjemand anders eingesetzt für was, wo ich gesagt habe, das habe ich nie für die in Anwendungsfall geschrieben, das ist total ungeeignet. Die Software ist unsicher für den Bereich, das darfst du da nicht machen, das ist verantwortungslos. Mhm. Und es ist halt eben bei freier Software dann trotzdem so, dass die das dürfen. Ja. Und aber den riesen Vorteil, den wir wieder rausziehen, jetzt all die Nachteile, die das hat, dass man das nicht vielleicht so sein Wertesystem damit einimpfen kann, ist eben, dass ich die Möglichkeit habe, dass ich alle freie Software, die ich da draußen finde, kombinieren kann. Das heißt, wenn ich irgendwas Gutes machen will, muss ich mir nicht 100.000 verschiedene Lizenzen angucken. Was ist jetzt da? Ah, okay. Hier darf ich keine Angriffskriege führen. Okay, das ist ja kein Problem. Ich will ja hier eine Software machen, um, wenn jetzt irgendeine Katastrophe ist, will ich die Rettungskräfte irgendwie koordinieren. Das fällt ja mir raus. Ist kein Angriffskrieg. Mhm. Jetzt der Nächste sagt so, ja, Moment, aber nicht für militärische Zwecke. Dann, In meinem Land ist zum Beispiel genau das Militär dafür zuständig. Ja, da sind die zuständig. Das könnte jetzt schon ein Problem sein. Aber vielleicht ist es in meinem Land jetzt auch nicht so, dass das, ja, dann, okay, kann ich auch ausgrenzen. Jetzt sagt der Nächste, ja, ich will aber nicht, dass das in den und den Ländern, weil da ist gerade irgendwie Diktatur, dass das dort verwendet wird. Jetzt, Moment, die Lizenz, das ist jetzt vor 10 Jahren geschrieben worden, mittlerweile haben wir da was anderes, aber das hat halt damals jemand reingeschrieben, dass das nicht in dem Land verwendet werden darf. Jetzt fällt das raus. Okay, vielleicht finde ich da eine andere Software für. Ja? Und dann hast du nachher ganz viele und da eine Kombination. Also wenn du heute Systeme baust, das ist ja nicht eine Software unter einer Lizenz, sondern du hast ja jetzt schon das Problem, dass du oft viel zu viele unterschiedliche Lizenzen hast. Ne? Und solche Beisätze zu Lizenzen, das würde halt nochmal zu viel, viel mehr Lizenzen führen. Und dann bekommst du das nicht mehr hin, dass du komplexe Systeme aufbaust, die viel Software verwenden, um das zu erreichen, was du gerne gerade umsetzen willst. Und das kann eben, wenn man jetzt sagt, die Mehrheit der Menschen ist eben nicht böse, sondern die will eigentlich was Gutes machen, dann führen solche Einschränkungen dazu, dass man eben all die Menschen, die was Gutes erreichen wollen, auch einschränkt und teilweise sehr, sehr stark behindern würde, wie sie Dinge umsetzen können. Und das ist eben die, weshalb das sehr, sehr, wenn solche Vorschläge kommen, wir sollten aber das und das einschränken, immer so, wenn wir da anfangen, wo hören wir auf und was für eine Last werfen wir auf alle anderen, die eigentlich gute Dinge mit Software machen wollen und die jetzt gerade extrem davon profitieren, dass sie eben auch jetzt nicht sowas wie sie in proprietäre Software haben, was darf ich damit, was darf ich nicht und mit dem verhandeln und da verhandeln und Einverständnis von jemand holen, ob man nicht eine Ausnahme machen kann, sondern ich weiß, ich kann alles damit machen. Mhm. Und man überträgt halt so ein bisschen an die anderen Menschen die Verantwortung, dass die sich gut verhalten. Ne? Mhm. Und auch so ein bisschen die, ja, dass man die, diese, das Wertesystem in einem anderen Rahmen mit denen diskutiert, was gut und was schlecht ist und nicht über die Lizenz der Software. Da gebe ich dir völlig recht. Das Problem ist natürlich auch da, dass ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, wie du das überhaupt einschränken könntest für Leute, die einfach nur Software schreiben wollen. Mhm. Ich sag's mal ganz krass. Die müssen sich jetzt schon mit diversen Lizenzen einfach auseinandersetzen. Und jetzt dann noch so ein, ja, ich habe jetzt schon mal überlegt, ob man das Ganze so eine Checkliste packen könnte. Aber dann machst du natürlich auch diese Lizenzierung unheimlich kompliziert. Und die Frage ist, wollen das die Leute? Also hindert das nicht an ihrer Kreativität und an ihrem Anstreben, einfach eine coole Software zu schreiben? Wo sie halt sagen, okay, sie laufen auch in die Gefahr hin, dass unter Umständen diese Software auch für was verwendet wird, was jetzt wir alle jetzt unserem, mit unserem ethischen Verständnis vielleicht so sehen, aber vielleicht andere mit einem anderen ethischen Verständnis vielleicht ganz anders sehen. Ja, also das ist halt, ich denke, wir haben jetzt schon, also wenn ich die Möglichkeit hätte, das selbst so zu entscheiden, dann würde ich wahrscheinlich 90% von den Lizenzen, die es gerade auch im freien Softwarebereich wäre, dass man die mal beendet und lieber sagt, man macht 3 Lizenzen oder so, die verschiedene, also die Hauptfälle mit abdecken. Und das sind die 3 freien Softwarelizenzen. Das würde so viele Dinge einfacher machen, wenn man heute mit Entwicklern spricht, die dann eben gerade Sachen kombinieren wollen, da kriegt man immer wieder die Rückmeldung, das ist zu kompliziert, das sind einfach, natürlich ist das nochmal mit unfreier Software, da gibt es nochmal viel, viel mehr unterschiedliche Lizenzen und da muss ich jedes Mal das Einverständnis holen, aber das ist so kompliziert und jetzt kommt nochmal jemand mit einer neuen Lizenz und eigentlich können wir da nicht eine haben oder vielleicht 2 oder 3 und wenn man da mit Unternehmen spricht, die das auch eben sicherstellen müssen, dass das rechtlich alles korrekt ist, ne, dann machst du heute ein Produkt, was sehr viel Software beinhaltet und du musst sicherstellen, dass da keine Verletzung irgendeiner Lizenz drin ist. Das ist schon komplex. Ja, klar, Lizenzmanagement ist. So ein Scan und dann sagt es dir, ja, da sind übrigens jetzt 180 verschiedene Lizenzen drin. Und ich glaube, da ist im Moment gerade eher so der Wunsch von vielen Menschen in der freien Software-Community, dass man Lizenzen dezimiert und nicht neue hat. Weswegen wahrscheinlich auch bei dem Vorschlag viele erstmal sagen, oh nee, bitte nicht nochmal neue Lizenzen. Ja. Deswegen, das ist auch schon immer sowas, egal was für eine neue Lizenz das ist und wenn die noch so toll ist, ist erstmal, oh nee, bitte nichts Neues. Wir haben schon Probleme mit den aktuellen Geschichten uns auseinanderzusetzen. Sind schon zu viele. Gut, okay, weiter im Text. Was haben wir hier? Was haben wir hier stehen geblieben in unseren Shownotes? Hast du die Zeilennummer? Nee, hast du nicht, gell? Okay. Also es ist halt bei. Also ich denke, dass es dass Lizenzen für solche Werte der falsche Ansatzpunkt sind. Also dass das was ist, was zu viele gute Dinge bei freier Software einschränkt und die Entwicklung behindern würde und dass das unsere Wertesysteme, dass wir das in anderer Form umsetzen sollten. Also da gibt es Teile, die sind sehr stark an der Software mit dran, die man macht. Es gibt aber Sachen, die haben überhaupt nichts eigentlich mit Software zu tun, wie man das dann umsetzen kann. Hast du für ein Beispiel? Ja, also eine Möglichkeit ist, je nachdem, wie ich den Arbeitgeber wähle, kann ich natürlich auch mit entscheiden, was mit meiner Software passiert. Ne? Also wenn ich jetzt für das Unternehmen arbeite, die eben Filtersoftware fürs Internet schreiben, dann ist relativ klar, für was das nachher eingesetzt wird. Ja. Und da habe ich natürlich auch eine Entscheidung, wähle ich den Job, die mir den Betrag im Jahr bezahlen oder wähle ich den Job, bei dem ich halt viel weniger verdiene, was aber die Firma macht, was ich ethisch vertreten kann. Ja. Arbeite ich für ein Unternehmen, die primär proprietäre Software machen und dann nachher die Nutzer wieder einschränken oder entscheide ich mich für ein freies Softwareunternehmen, bei dem ich vielleicht weniger dann Geld verdiene? Das ist eine Entscheidung, die kann ich direkt treffen. Gibt auch, natürlich ist es viel Software, kann man eben für unterschiedliche Zwecke einsetzen. Wenn ich jetzt schreibe ich Software für ein Betriebssystem, was nachher auf Mobiltelefonen eingesetzt wird, damit kann eben nachher wir schon hatten, ne? Da können Leute Telefonate machen, die, da kann man einmal mit Leben retten, ne? Weil man genau, das richtige Notruf. Telefonat zur richtigen Zeit macht. Ja. Kann aber auch sein, dass da dich Leute unterhalten und das nutzen, um eben wieder militärisch irgendwas zu planen. Ne? Mhm. Aber natürlich gibt's, es gibt auch, denke ich, Funktionen, die schon sehr, sehr stark in die Richtung gehen, dass man, dass das für einen, dass die Richtung schon klarer ist, wo das hingehen soll. Also wenn, ja, wobei, es ist sehr schwer, ne? Also ich hatte mal mit einem gesprochen, die haben von einem Unternehmen, der hat Software entwickelt, wie kann man Eisberge umfahren? Okay. Hat er gesagt, ja, es ist echt ein Problem, weil ich habe bei der Recherche festgestellt, dass genau das gleiche Manöver, was ich jetzt um so ein Umfahren von so einem Eisberg, was ich da bauen soll für die Software, das wird auch dafür verwendet, genau das gleiche, um Minen im ja. Wasser auszulegen. Ah, okay. Ja, das ist schwer, ne? Also weil es praktisch ein Wertprozess ist, genau. Ja, aber jetzt also ein anderes Beispiel, wer sind meine Kunden, ne? Also wer ist mein Auftrag, also für wen arbeite ich direkt, wer sind Kunden, dann auch von wem kommen irgendwelche Bug-Reports, ne? Also wir hatten bei FSFE auch schon Fragen von Organisationen, bei denen wir intern erstmal diskutiert haben, beantworten wir die Anfrage. Also sind das Leute, denen wir, also wir, unsere Aufgabe ist, freie Software zu erklären, ne? Ja. Menschen dazu zu befähigen, dass sie ihre Software kontrollieren können. Was machst du jetzt, wenn du von jemandem eine Anfrage bekommst, der den genau weiß, das ist so eine Nazi-Organisation? Mhm. Schreibst du da jetzt so ganz freundlich, ganz normal wie bei anderen? Machst du da ganz knapp so, ja, können Sie hier nachlesen? Mhm. Oder sagst du, nö, antworten wir Ihnen nicht? Das sind so, also das sind so Sachen, die man dann auch als Entwickler eben entscheiden kann. Wie stark geht da meine Überzeugung? Wer ist das, der da anfragt? Antwortet man der, wenn da jemand kommt und vielleicht sogar den Bugreport von @bundeswehr.de schreibt, mhm. ignoriere ich das einfach, sag so, das interessiert mich nicht, ich fix da keine Bugs für die, ich gebe denen keinen Support, ich gebe denen keine Trainings für meine Software. Das ist eine Sache. Das andere ist auch, wie gehen wir zum Beispiel, wie gehe ich in meinem Umfeld bei Konferenzen mit Leuten um, die das unterstützen? Also wenn ich mitbekomme, der andere, der arbeitet jetzt aber an Software, die dann nachher zur Überwachung eingesetzt wird oder für Drohnen, die primär für militärische Zwecke, also ein Unternehmen, die primär Militärdrohnen machen mhm. oder so, wie gehe ich damit um? Ist das was, dass ich trotzdem mit dem abends mein Bier trinken gehe und das ist einfach guter Kumpel und wie alle anderen auch? Oder konfrontiere ich den damit und diskutiere mit dem über meine Werte und versuche da rauszufinden, warum der das mit sich selbst vereinbaren kann? Das ist was, also das ist jetzt wieder außerhalb von der Lizenz, aber das ist was, also wenn ich von was überzeugt bin, dann versuche ich das ja dann auch darüber eher zu regeln. Und das sind so Sachen, die ja dann eben, das ist alles noch im Bereich Software selbst. Und dann gibt es, denke ich, auch sehr viele Organisationen, die verschiedene Werte auch mit eintreten, die unabhängig jetzt von dem reinen Software-Schreiben sind, bei denen man sich dann eben auch engagieren kann. Ne? Da gibt es Organisationen, die gegen Folter, wenn man das gerne verhindern will, oder man hat Umweltverschmutzung, gibt es Organisationen. Und ich glaube, das ist meistens, also ich glaube, dass das der sinnvollere Weg ist, wie man mit solchen Problemen umgeht, dass man das auf solchen Wegen, dass man sich da nochmal anderweitig mit engagiert, als dass man versucht, das über Urheberrecht oder Lizenzen einzutüten. Zu lösen, ja. Auch wenn ich das, wie gesagt, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Man schreibt halt die Software, sagt ja, und ich möchte nicht, dass das, was ich hier mache, aber dann so und so verwendet wird. Aber es ist halt, wenn das alle machen und alle unterschiedliche Werte haben, dann endet das halt nach einer Situation, die sehr, sehr viel Gutes auch mit verhindert. Und viele von den Organisationen, die dann wieder gute Sachen mitmachen, können dann vielleicht auch bestimmte Software nicht verwenden, weil andere Leute das in einer bestimmten Art und Weise eingeschränkt haben. Und dann machen wir uns alle gegenseitig das Leben mit den Werkzeugen schwer. Ja. Statt dass wir, ja, glaube ich, eher sozusagen das Werkzeug, das ist halt eine neutrale Sache. Das kann man für ganz viele unterschiedliche Sachen benutzen. Und ja, das akzeptiere ich so, dass das so ist und kümmere mich um andere Anliegen anderweitig. Also setze mich da anders dafür ein. Ich glaube, auch da hilft es wirklich, das zu verschriftlichen. Du siehst ja, das ist ein so komplexes Werk, das kann man eigentlich gar nicht verschriftlichen. Das macht das Ganze nur noch viel, viel komplexer im Bereich Lizenzierung und Verwaltung und so weiter. Ich denke, da ist es wirklich der Appell, an die Menschen ranzugehen, die diese Software schreiben und sagen, ey, bedenke, wie du sie schreibst und wie du sie verwenden möchtest. Mhm. Und die Leute, die diese freie Software dann benutzen, weiterverwenden, die sollten auch dann bitte drüber nachdenken, für was sie sie benutzen und für was sie sie weiter evaluieren. Man hat das ja auch ein Stück weit auch selbst ja in der Hand. Also wenn ich jetzt irgendwie, sag ich mal, mal jetzt mal ganz schwarz, ich bin jetzt irgendwie angestellt an einer Firma, die halt irgendeine militärische Software herstellt. Und auch wenn ich jetzt da meine Brötchen damit verdiene und mich mit meinen Freunden im Vorfeld wirklich intensiv drüber unterhalten habe, warum ich hier gerade bin und warum ich das tun kann und ich gerade den Job nicht aus moralischen oder ethischen Gründen auch gerade nicht wechseln kann, weil ich halt eine Familie zu ernähren habe und. Also die ganze Extremsituation. Auch da kann ich ja innerhalb des Unternehmens ja meine Expertise ja verfolgen und sagen, hey, wir nutzen vielleicht für dieses Problem zu lösen keine freie Software, sondern nutzen halt irgendwas Kommerzielles und probiere dann schon den Schaden innerhalb des Prozesses irgendwie abzuwehren. Ja, wobei ich nicht weiß, ob das zu einer Verbesserung führen würde. Mal jetzt mal angenommen, also was würde passieren, wenn wir das, sagen wir, fast alle freien Softwareentwickler würden sagen so, nee, wir wollen nicht, dass unsere Software für militärische Zwecke verwendet wird. Und wir würden das auch hinbekommen, dass wir das definieren können. Jetzt haben wir da so ein Hersteller von so einer Rakete, die da von so einer Drohne runtergeschossen wird, vielleicht noch automatisch mit irgendwelchen Erkennungsmechanismen. Und jetzt steht da drin, die gucken da drauf und da sagen, oh, da steht drin, das dürfen wir nicht verwenden. Da halten wir uns natürlich auch dran. Wir sind ja hier verantwortliches Unternehmen. Wir machen zwar hier Software, die Menschen tötet, aber Urheberrechte, das ist uns sehr wichtig. Jetzt machen die das. Zu was führt das? Das führt doch eigentlich dazu, dass sie dann eine andere Software verwenden müssen, vielleicht sogar eine neue Software schreiben müssen. Ja. Wenn die da nicht so Bauteile verwenden können, dann wird das auch noch wahrscheinlich teurer. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, das ist gut, die Software wird teurer, dann gibt es davon nicht so viel. Wäre eine Möglichkeit. Die andere ist, und da habe ich eben die Bedenken, dass das eher dazu führen wird, aber dann kriegt das Militär halt nochmal mehr Geld und wird nochmal mehr Geld dafür verwendet. Genau, das war jetzt auch so mein Gedanke halt, dass halt du das Problem verschiebst in eine andere Richtung, aber das Grundproblem halt nicht ausgemerzt ist. Und da ist halt wäre die Frage, ich glaube, bestimmte Sachen, die werden im militärischen Bereich so oder so gemacht, egal wie viel das kostet. Ich meine, die geben so viel Geld aus, wenn man da nur Bruchteile davon für ein paar sinnvolle Projekte im Jahr über hätte, da könnte man so tolle Sachen mitmachen. Mhm. Da wird nicht auf Geld geguckt. Oder sehr wenig. Also wenn man das wirklich machen will, dann wird das gemacht, dann wird auch das Geld für gefunden. Also das ist so das Gefühl, was ich da habe. Vielleicht liege ich da falsch und das wäre so, dass man das vielleicht dadurch, dass es teuer wird, bestimmte Dinge verhindert, aber ja, da bin ich kritisch, dass das so läuft. Das andere Argument, was dann eben dazukommt, ist, fühle ich mich wohler, wenn die Atomraketen von irgendeiner proprietären Software kontrolliert werden? Oder fühle ich mich wohler, wenn da zum Beispiel ein Betriebssystem nachher läuft, was weltweit doch schon in vielen, vielen Produkten getestet worden ist, dass es so ein paar Grundfunktionalitäten auf jeden Fall zuverlässig funktionieren? Das ist auch noch die nächste Frage. Genau. Also selbst wenn ich jetzt ich würde in einem Staat leben, die keine Angriffskriege führen und trotzdem würde dann das Militär hätte trotzdem Waffen vorrätig, falls es einen Angriff gibt, dass man sich dadurch verteidigen kann. Und ich sage so trotzdem, okay, ich stimme da nicht zu, Militär lehne ich generell ab und wir brauchen wahrscheinlich auch gar keine Armee. Jetzt, die Mehrheit in meinem Land ist eben dafür, dass wir eine Armee brauchen. Will ich, dass das ganze Arsenal, was da rumsteht, dass das mit irgendeiner komischen Frickelsoftware gemacht ist? Ja, klar. Da fühlt sich auch, dann weiß ich schon mal, okay, dass die Grundfunktionalität der freien Software auf jeden Fall schon mal funktioniert, dass auch andere Leute mal drauf gucken können, dass man sich damit besser auseinandersetzen kann als irgend so ein proprietäres Produkt, gell? Ja, also muss nicht sein. Ich meine, es gibt ja bei freier Software auch genug Software, die überhaupt nicht getestet ist und genauso Sicherheitsprobleme hat und alles, aber ich meine, ist nachher auch eine Entscheidung von den Leuten, die dann die Produkte bauen, aber wenn dann dort gut getestete Module verfügbar wären, ja, da bin ich schon fast wieder im Zwiespalt, ob das nicht für meine Sicherheit dann, wenn es schon sowas gibt, nicht doch als Entwickler mir lieber ist, wenn die dann das vielleicht auch verwenden können. Ja, aber jetzt bei deinem Militärbeispiel noch zu bleiben, mir ist noch eine Sache unterwegs eingefallen. Wie du es schon sagtest, Zielerfassungssystem von Raketen. Ja? Mhm. Wenn die jetzt sagen, okay, es gibt keine freie Software, wir schreiben die was Eigenes und das darf auch einen Haufen Geld kosten, wäre es auch nicht schön, dieses Stück Bilderkennungssoftware eigentlich auch als freie Software zurückzubekommen, um zu sagen, hey, für unseren Kontext können wir damit, keine Ahnung, super Pilzerkennung machen für was weiß ich, um gucken, wie gesund der Waldboden ist oder sonst irgendwie was. Das ist natürlich auch sehr, sehr schade, ne? Dass dann sowas dann nicht wieder zurückfließen kann, weil man im Vorhinein sagen kann, nö, mehr nutzen es halt für militärische oder für Angriffskriege halt irgendwie nicht. Naja, manche Sachen sind ja zurückgeflossen. Also wir haben ja manche Software, von denen jetzt alle profitieren, die primär mal militärisch verwendet worden sind. Also manche Bestandteile, die jetzt hier Internetinfrastruktur, da ist ja auch viel Geld vom Militär mit reingeflossen, was auch wieder als freie Software veröffentlicht worden ist. Gibt Bereiche zum Beispiel beim Linux-Kernel, dem SE Linux, was auch von zum Beispiel NSA mit gekommen ist, Tor-Entwicklung, von wem ist das mitfinanziert? Da ist viel vom auch ein Beitrag von Department for Homeland Security. Mhm. Also da gibt es schon auch Software, die an die sich die Länder dann, also die Regierung auch halten müssen, weil sie eben Software abändern und das dort auch wieder mit einfließen lassen. Also da gibt es auch, das ist zum Beispiel auch eine von den Möglichkeiten, ne, dass ich zum Beispiel sagen kann, jo, Militär darf das verwenden, aber ich mache das unter eine Copyleft-Lizenz, die sehr stark ist. Und wenn ich nachher mitbekomme, dass irgendein Rüstungsunternehmen, das meine Armee hier der Bundeswehr dann zum Beispiel verkauft hat, denen aber nicht die Quellen angeboten habe, dann verklage ich die gleich mal wegen Lizenzverletzung. Mhm. Und dann gucke ich so, dass ich auf jeden Fall an den Quellcode komme und was die gemacht haben, das will ich dafür auf jeden Fall profitieren, damit ich auf jeden Fall alle anderen Organisationen draußen, die restliche Gesellschaft, die friedlich ist, auch davon profitieren kann. Ja. Und dann nehme ich das halt mit als ein, ja, ich finde das nicht gut, was die machen, aber wenigstens sollen andere Leute, die gegen die arbeiten und für Frieden arbeiten, auch davon profitieren können. Ja. Und das ist was jetzt, es immer mal wieder Fälle, die dann auch GPL-Verletzungen sind, bei denen man dann auch vorgehen könnte, weil die eben die Lizenz rein verletzen. Also wenn man dann nicht eine Lizenz nimmt, die das möglich macht, dass man das als unfreie Software veröffentlicht, sondern dass man da sowas wie die GPL oder AGPL mit verwendet, die da das ein bisschen möglich machen, dass man da auch rechtlich mal gegen vorgeht. Ja, und wie kann man da am besten rechtlich vorgehen? Also zum Beispiel auch über euch, gell? Ja, also wir können halt da Kontakte vermitteln dann zu Anwälten oder auch zu anderen, also vor allem zu Anwälten, die das eben schon durchgesetzt haben. Das ist jetzt bei Hacking Team, dass die da auch... Stimmt, ja. Die Italiener haben ja auch dann Library verwendet, was, glaube ich, Erdgeist geschrieben hatte, gell? Mhm. Die da mit im Einsatz war. Ich glaube, da hat uns auch irgendjemand mit Fefe und sonst wie auch gefragt, wie man das machen kann. Und da hatten wir dann eben auch nochmal so geschrieben, was da für Möglichkeiten gäbe. Ich weiß aber nicht genau, was da draus geworden ist. Ich glaube, ich habe da keine Antwort mehr bekommen. Okay. Mal, falls das jemand hört, der gerade genannt worden ist, gerne melden. Weil da gäbe es ja die Möglichkeit, also wenn das wirklich so ist, dass dort Software verwendet worden ist in den Produkten und das verkauft worden ist, was dann nachher die Lizenz verletzt hat. Bei solchen Nutzern kann man ja auch dann rechtlich gegen vorgehen. Und meistens ist es so, dass wenn freie Softwareentwickler feststellen, dass ihre Software woanders mit verwendet worden ist, dann will man ja meistens eher, dass die Lizenz eben eingehalten wird, dass die Lizenzbestimmungen dort dass der Quellcode zur Verfügung gestellt wird, dass die neuen Produkte dann compliant sind. Mhm. Das reicht einem dann, wenn man sagt, ja, ich finde es ja eigentlich ganz nett, dass meine Software da jetzt auch noch in anderen Produkten mit drin ist. Das ist eine gute Sache. Dafür habe ich es ja geschrieben, ja. Aber ich will, dass man sich an die Bedingungen hält. Jetzt bei sowas wie Hacking-Team, da kann man ja auch sagen, ja, ich will aber gar nicht, dass er die Software dann so verbreitet. Das müsst ihr alles nochmal neu schreiben. Mhm. Und außerdem habt ihr hier meine Lizenz verletzt und da möchte ich Schadensersatz. Also da kann man ja schon nochmal andere Mittel auffahren, wenn man da nicht möchte, dass sie das auch lizenzkonform machen können, sondern wenn man sagt, nee, ich will nicht, dass du das verwendest. Ja. Was haben wir noch? Genau, Hacking Team, das war ein ganz gutes Beispiel noch für noch gerade noch einen Gedanken. Dachte ich, der passt noch ganz gut dazu. Jetzt ist er weg. Ja, weil ich jetzt parallel noch hier die Shownotes geschrieben habe, darum, dass es bin halt nicht so multitaskingfähig. Ich glaube, das sind die wenigsten. Ne? Ja. Okay. Genau. Genau, das Schöne ist ja nochmal, genau, Copyleft, da wollte ich eigentlich nochmal drauf hinweisen, dass man natürlich da noch viel, viel bessere Sachen einschränken kann, um halt zu sagen, for greater good, um halt, wie schon sagtest, dass dann einfach diverse Dinge einfach schon auszuschließen. Das ist, nicht wirklich eine Einschränkung, es ist halt, man fordert halt die Leute auf, dass wenn die das verwenden, dass sie die sich an die gleichen Prinzipien halten müssen. Und manche von den Unternehmen, die finden das halt nicht so nett, wenn sie dann ihre ganzen Änderungen da auch mit veröffentlichen müssen. Mhm. Weil dann sieht man ja auch, was sie da Böses gemacht haben. Ja. Und das kann man natürlich bei so eine Copyleft-Lizenz dann auch aber mit rausfordern, ne? Dass die dann diesen Quellcode aber verfügbar machen müssen. Mhm. Und daher denke ich auch, dass also ein Teil von den Sachen, die man da vielleicht auch mit, die da auch in dem Vortrag von Thorsten mit genannt werden, dass man gerade auch mit Copyleft-Lizenzen auch so eine Diskussion dann haben kann und auch mal einen Fall haben kann, bei dem das dann wirklich rauskam, dass da die Unternehmen eben auch das Urheberrecht auch noch missachtet haben und dass man da mal vorgeht. So wie ich Thorsten verstanden habe, ging es ihm da, also er hatte viele Sachen gemeint, okay, Durchsetzung ist schwer und so, aber man hat auf jeden Fall so eine Debatte und das könnte man da eben auch machen, dass man dann sagt, okay, da haben wir jetzt rausgefunden, da ist aber auch hier die Lizenz verletzt worden und dann könnte man da auch gerichtlich mit vorgehen. Mhm. Da hat man dann noch was man nebenher machen kann, wobei ich generell, wie gesagt, denke, dass man die Debatte, das ist jetzt ein Punkt nebenher, ne, da kann man jetzt vielleicht gerade bei Hacking Team nochmal denen das Leben ein bisschen schwerer machen, das, was da gewesen ist. Aber ansonsten denke ich, die Debatte, ob die jetzt das Urheberrecht verletzen oder nicht, ja, also selbst wenn die alles urheberrechtlich perfekt gemacht hätten und sich an alle Lizenzen gehalten hätten, haben die trotzdem was gemacht, was definitiv der Ansicht von vielen Menschen widerstrebt. Mhm. Und das ist was, da muss man so oder so die Debatte meiner Ansicht nach führen, egal ob die das Urheberrecht eingehalten haben oder nicht. Aber es bestehen ein paar Möglichkeiten, wie man, wenn man sowas gerne machen würde, dann eben über so eine Copyleft-Lizenz auch machen könnte. Ja, das ist halt genau das Problem. Hier gibt es wirklich kein Schwarz und kein Weiß, weil wir hatten, glaube ich, am Anfang schon so ein bisschen gesagt, ist der Kreis ist halt so groß, wenn man halt, man sagt ja schnell, dieses Ganze einfach nur militärisch einzuschränken, einfach eine Zeile in den GPL, in die GPL-Lizenz mit rein und dann neuere Versionen releasen und dann ist es gut und dann ist jedem geholfen. Aber wie wir schon gerade besprochen haben, diese Kreise sind einfach viel zu groß, gell? Weil du kannst halt nicht so strikt trennen, wie du es in einer Lizenz aufschreiben müsstest, weil das heißt ja, wenn du da jetzt 2, 3 Sätze ergänzt, dann musst du ja eine strikte Trennung sagen. Du kannst es ja auch nicht schwammig schreiben und sagst, ja, so for greater good und for the good mindset, weil genau dann hast du die ganzen ethischen Fragen, die du halt, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Gell? Wo ist praktisch in der Prozesskette dann der Punkt, wo es dann greifen müsste? Gell? Ist es wirklich schon der Arbeitgeber, ist es wirklich schon das Programm, mit dem du es prüfst, ist es wirklich Teil der Software oder? Was bedeutet Militär in dem Zusammenhang? Das haben wir ja alles probiert irgendwie anzusprechen und da gibt es einfach keine Pauschallösung, wie du sagen kannst. Ich meine, vielleicht findet ja noch jemand Lösungen, wie man manche von den Problemen beheben kann, dass da eine sehr gute Definition gibt und dass man das klar trennen kann, aber es wird halt eben dadurch, dass ich glaube, wir können das nicht ändern und ich hoffe auch, dass sich das nicht ändert, dass wir unterschiedliche Wertesysteme haben, weil davon, ja, also auch wenn ich manchmal nicht mit dem Wertesystem von anderen Menschen übereinstimme, finde ich das trotzdem gut, dass Leute unterschiedliche Wertesysteme haben. Bei manchen sage ich auch so, da bin ich komplett, das geht mir komplett dagegen, das ist für mich kein Wertesystem, sondern das ist einfach unmenschlich. Mhm. Aber es ist trotzdem was, ja, wie würde eine Gesellschaft aussehen, in der alle Leute das gleiche Wertesystem haben? Das ist was, ja. Und von daher, vielleicht stellt sich auch irgendwann raus, ich hatte nicht recht mit was, ne? Genau, ja. Das was, und dann ändere ich das auch nochmal. Also verändern sich ja auch bestimmte Werte, dass man bestimmte Dinge nicht mehr ganz so eng sieht und sich da auch ein bisschen verändert. Und ich denke, das ist ja auch was Wichtiges in unserer Gesellschaft, dass wir uns nach und nach verändern und dass das, was die Mehrheit der Gesellschaft noch vor 20 Jahren akzeptiert hat, dass das so die Grundwerte sind, dass sich das halt verschiebt. Mhm. Und das wird sich in unserer Gesellschaft noch oft verschieben. Ich meine, jetzt allein dadurch, dass immer mehr Menschen aus anderen Ländern jetzt nach Deutschland kommen, wird sich das verschieben. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass sich das teilweise ein bisschen verschiebt und dass man da wieder einen neuen Konsens findet, wie das jetzt in Ländern ist. Und das ist halt eine Sache, die jetzt bei freier Software dann halt schwer ist, weil das ist halt eine weltweite Sache. Ja, und vor allem auch das Problem ist, dass diese freie Software gegebenenfalls länger existiert als, beziehungsweise die ganzen Veränderungen der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Lage ja auch immer miterlebt. Also was du halt vor 10 Jahren geschrieben hast und heute auch im Einsatz hat, war vielleicht mit ganz anderen Grundfesten von dir und Ansichten geschrieben, als sie, wie es eigentlich heute ist. Wobei da manche wahrscheinlich so, oh mein Gott, nein, hoffentlich verwendet niemand mehr meine Software, die ich da vor 10 Jahren geschrieben habe. Und dann findet man es doch noch irgendwo. Ja. Und ja, aber Software ist halt in so vielen Bereichen von unserem Leben drin. Mhm. Und manche Software wird halt auch noch sehr, sehr lange laufen und verwendet werden. Und dann wird halt in der Software, also in der, das ist ja das, was Lawrence Lessig da oft argumentiert hat, dass eben Code unsere Architektur ist, ne? Und uns viel beeinträchtigt, was wir tun können und was nicht. Ja, wollen wir solche Werte so fest in unsere Infrastruktur gießen, dass dann nachher später irgendwelche Geräte, die irgendwo rumstehen und wahrscheinlich noch 50 Jahre dort stehen, sich an Regeln halten und die auch nicht gebrochen werden können, diese Regeln. Die Lizenzen, ja, dafür darf man es aber nicht mehr verwenden. Und was machst du dann mit der ganzen Infrastruktur? Reißt das alles ab und machst dann neue Sachen hin? Und Problem ist natürlich auch, wenn du das wirklich so machen wollen würdest, dass du das wirklich in eine Lizenzvereinbarung mit einkippst, dann müsstest du einfach die Lizenzvereinbarung einfach ständig ändern, weil sich ja jeden Tag die Werte ja auch ändern und die weltweite Gesellschaft ja die ganze Zeit in Bewegung ist. Also wir haben vorhin nur ein paar Punkte angesprochen, ist, wenn ich halt überlegt, ob es Sinn machen würde, eine Sektion reinzumachen, wo du sagst, in bestimmten Ländern, die vielleicht nicht demokratisch geführt werden, soll die Software nicht eingesetzt werden. Aber das wechselt ja auch jeden Tag. Und dann, es gibt auch jeden Tag, gründen sich 5 neue Religionen und 3 gehen weg. Wie kannst du überhaupt da ein Auge drauf haben? Vor allem, wie wird das dann zu dir getragen? Wie kannst du es da überhaupt eintragen? Das ist einfach eine Sache, die geht einfach nicht. Ja, wenn's größer wird, wird das schwer. Ich denke, also der Beginn der Diskussion mit sowas wie Militär, das verändert sich vielleicht jetzt nicht ganz so schnell. Da gibt es auch Veränderungen, dass sich eben sowas wie so Söldnerunternehmen, das war vielleicht noch nicht so ganz so verbreitet vor ein paar Jahren. Mhm. Dafür wieder ein paar 100 Jahre vorher war das sehr verbreitet. Ja. Also so Sachen ändern sich schon auch. Natürlich könnte man manche Dinge vielleicht auch so definieren, dass das über längere Zeit sich auch hält. Die Frage ist dann wieder dort halt, wie schränkt man es ein? Welche Sachen darf man festgießen? Welche nicht? Und stimmen wir darüber überein? Ja. Ja. Und du siehst ja allein, wie lange es gedauert hat, von GPL V2 zu V3 rüberzugehen. Jetzt stell dir vor, jetzt hättest du also mit diesen vielen, sag ich mal, greifbaren Faktoren, die da wirklich drin stehen. Jetzt stell dir vor, jetzt kriegst du jetzt müsstest du das Ganze mit diesen extrem vielen dynamischen Faktoren mit irgendwie einbauen. Da kannst du ja im Prinzip nur noch dich um Lizenzierung und sowas kümmern und könntest eigentlich der eigentlichen Arbeit gar nicht mehr nachgehen. Ja, ich meine, in den Prozessen, da waren ja sehr viele andere technische Sachen schon drin und juristische Probleme. Wie wird das jetzt ausgelegt, was ich jetzt hier geschrieben habe, das ist jetzt US-amerikanisch erstmal. Wie wird denn das nachher von einem französischen Gericht interpretiert? Wie würde sowas von einem spanischen Gericht interpretiert werden? Von einem indischen Gericht? Von einem Gericht in Tansania? Also alles unterschiedliche Systeme dann, wo man fest erstmal schauen muss, okay, wie bauen wir das jetzt in der Lizenz und trotzdem passieren da noch bestimmt irgendwelche Fehler, dass das dann halt noch doch anders ausgelegt wird oder man irgendwie was nicht berücksichtigt hat oder so, aber das sind alles so komplex schon, solche Lizenzen zu aktualisieren und das schon unter der Prämisse, dass man sagt, das darf nachher für jeden Zweck verwendet werden. Mhm. Und jetzt würde man anfangen, bei den ganzen Leuten, die damit involviert waren, zu sagen, okay, jetzt fangen wir mal mit der Einschränkung an. Da hast du viele Unternehmen, die sagen, Moment, also ist ja dann auch hier, davor hat man ja keine Geheimdienste, ne? Was ist denn mit den Unternehmen, die Daten sammeln, die dann nachher von den Geheimdiensten ausgewertet werden? Ja. Die dürfen auch alle nicht. Und ja, das ist, glaube ich, eh schon schwer, Lizenzen zu schreiben, die von den meisten Leuten akzeptiert werden. Und da ist eben so, dass die vier Rechte, dass das so halt, so dass, ja, die Grundwerte so der freien Software Entwickler waren und auf die gesagt haben, okay, darauf können wir uns alle irgendwie so einigen. Und da gibt es trotzdem noch Kriege zwischen den ganzen Lizenzen und die einen sagen dann, ja, und die GPL, die schränkt uns ja wieder ein, weil da muss man sich dann an bestimmte Bedingungen halten und die anderen, die sind besser, weil die einem nicht vorschreiben, was man jetzt da genau mit tun muss. Der Nächste sagt dann, ja, aber das ist total schlimm, weil dann kriege ich da darf das jemand anders in proprietäre Software reinmachen, das ist total unfrei, die Lizenz, und dann streiten sich die Leute, welche ist jetzt mehr frei als die andere. Und da gibt es schon genug Schwierigkeiten noch innerhalb von diesen Werten, das Ganze noch zu definieren. Aber das andere, das wäre eine harte Diskussion, ja. Die ganzen Punkte da aufzuführen. Ich finde, das ist halt eine ganz gute Reflexion oder Spiegelung halt der Gesellschaft und in allen Ansichten und Berufsgruppen und alles, was dazugehört. Und das kannst du halt einfach nicht so einfach pauschalisieren auf bestimmte harte Faktoren, weil das einfach in dem gesellschaftlichen Zusammenspiel auf diesem Planeten einfach viel zu weit reicht. Gell? Und es ist halt auch, also dass halt freie Softwarelizenzen, die wurden halt für einen Problemfall halt geschrieben. Mhm. Und das ist, man wollte nicht, dass die Entwickler, ihr Wertesystem, ihre, dass die weiterhin die Software kontrollieren können, sondern dass die Anwender selbst die Infrastruktur kontrollieren können. Mhm. Dass mir niemand vorschreiben kann, wie ich meine Computer verwenden kann, was ich damit tun kann und was nicht. Ich muss nicht irgendjemand fragen gehen, sondern da darf mich niemand einschränken von denen, die das geschrieben haben. Und das ist das Problem, was behoben werden sollte mit freien Softwarelizenzen. Wenn man halt versucht, zu viele Probleme mit einem Werkzeug zu beheben, bin ich eher so ein Verfechter der Unix-Philosophie. Ein Tool für ein Problem, ja. Und das aber gut. Und für die anderen Sachen machen wir andere Tools. Ja. Warte mal noch. Haben wir das eigentlich so? Ich glaube, wir werden heute Abend keine Lösung für das Problem finden. Naja. Leider. Ich habe auch kein Pauschalrezept, wo wir sagen, okay, for greater good, wir machen jetzt alles so. Und also ist halt eine schwierige Problematik und wahrscheinlich auch was ja nicht nur Programmierer das Problem mit hatten, ne? Ich meine, auch Hardwareentwickler. Ja, oder was ist Wissenschaftler, die bestimmtes Wissen produzieren, was dann nachher wieder verwendet werden kann, eben für gut wie böse in ihrem Wertesystem. Genauso wie mit Chemikern oder Physikern, also alle, die halt irgendwelche Verfahren, Techniken entwickeln oder wissen, das kann halt in beide Richtungen verwendet werden. Ja? Das ist, warum soll es bei Software anders sein? Ne? Ja. Und das ist ein Problem, glaube ich, was uns auf diesem Planeten noch etliche Jahrtausende begleiten wird weiterhin. Mhm. Wenn man jetzt die letzten Jahrtausende nach hinten guckt, dann sieht man es ja genauso, wie es verwendet wurde. Ja? Mhm. Einfach in beide Richtungen und da, man sieht ja auch da, dass über die Gesellschaften hinweg, dass es dann für Länder, Regierungen, Gruppen jedes Mal neue, ich setze immer ganz pauschal an Lizenzen entwickelt wurde in Form von gesellschaftlichen Strukturen, von Gesetzen, von Demokratieformen, die halt jedes Mal angepasst wurden. Man hat ja gesehen, dass es da ständige Veränderungen gab und warum soll das einfach in so einem Lizenzpapier einfach für alle Zeit eine Gültigkeit bekommen oder haben? Ja? Es ist ja, ich musste gerade noch kurz an die Physiker denken. Ja. Das Buch, das ist ja auch die Frage dann, ja, wenn ich einmal den Gedanken hatte, ja, sollte ich den dann veröffentlichen? Also, wenn der auch für was Böses verwendet werden kann, oder soll ich das lieber gar nicht veröffentlichen? Oder wie ist das, wenn ich da drauf gekommen bin, kommt der Nächste halt kurz danach dann drauf? Also macht das einen Unterschied? Also die Frage ist dann, ja, weil wahrscheinlich auch für manche Softwareentwickler, wenn die Software jetzt auch für was Böses verwendet werden kann, soll ich es dann überhaupt veröffentlichen? Kann es nicht vielleicht, oder wird es vielleicht doch mehr für gute Sachen als für böse Sachen verwendet und so? Ich meine, das ist auch was, das kann einem, glaube ich, niemand abnehmen, durch keine Lizenzen, durch sonst nichts, dass man selbst entscheidet, was mein Handeln, was für eine Auswirkung wird das haben. Wie verhalte ich mich? Man muss davon nicht vergessen, dass ja auch gegebenenfalls diesen Gedanken, den jetzt hattest, du bist jetzt Physiker und hast jetzt wirklich was entwickelt und verwendest der andere und du hast vielleicht im negativen Kontext entwickelt, heißt es ja nicht unbedingt, dass jeder weitere das auch im negativen Kontext ja auch verwendet. Es kann ja auch sein, dass da jemand kommt und sagt, er verwendet es genau im positiven Kontext. Ja? Klar. Also. Das ist. Nicht das einfach. Geht hart an die Substanz. Definitiv. Also ich glaube, das ist dann mehr als, die Thematik ist mehr als einfach nur ein Stück Lizenz anzupassen, sondern es ist, glaube ich, ein Punkt, damit muss man sich einfach vielfältig auseinandersetzen. Und also über alle Punkte, die wir gesprochen haben, nicht nur gesellschaftspolitisch, nicht nur sozial, nicht nur militärisch und was es da noch alles gibt, das ist viel, viel, viel wichtiger als zu sagen, hey, irgendwie drei Zeilen Erweiterung, damit haben wir das Problem gelöst. Aber ich will mal nicht zu pessimistisch sein. Vielleicht ist es auch so, dass irgendjemand von unseren Hörern jetzt da eine Lösung hat, die ganzen Probleme, die wir jetzt hier gerade aufgeworfen haben, eine Lösung dafür hat. Ist ja in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass Leute dann für irgendwelche komplexen Probleme doch eine Lösung haben. Also ich wäre sehr daran interessiert, wenn Leute sagen so, ja, ich habe da aber was. Ich glaube, das löst die Probleme hier. Gerne an mich. Ich bin da. Vielleicht lösen wir das ja doch noch irgendwie. Das wäre sehr schön. Wie gesagt, der Podcast war jetzt nicht angedacht, dass wir jetzt da das drei Möglichkeiten irgendwie erarbeiten. Wir sagen, komm, pass auf, für die nächste GPL stimmen wir jetzt bitte ab. Sondern es soll ja einfach mal auch die Zuhörer mal zum Nachdenken anregen. Und viele Aspekte, die wir angesprochen haben, ist vielleicht einigen gar nicht so bewusst gewesen, um zu sagen, ey, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, gell? Also wie vorhin mit deinem Beispiel, mit deinem, wenn du Zulieferer bist für Militär und machst die Socken für die, gell? Dann, was ist dann schon, gell? Das hast dann. Ja, das ist halt leider, dass manche Sachen halt, wenn die am Anfang hören sie sich einfach an und wenn man es umsetzen will, dann wird es halt immer komplexer und komplexer. Und ich meine, das sind jetzt auch Überlegungen, die wir eben in der freien Software-Community schon sehr lange auch immer wieder haben. Ne? Und also gerade die Frage, wie kann ich das machen, dass militärische Nutzung ausgeschlossen wird, wenn ich da jedes Mal ein paar Euro für kriegen würde, wenn die Frage gestellt wird, dann könnten wir nächstes Jahr ohne Probleme schön finanzieren bei uns die Arbeit. Und Das sind ja Fragen, die immer wieder kommen. Aber das zeigt ja auch, dass das eben eine Frage ist, die Menschen beschäftigt und die wichtig ist, dass man darüber spricht, warum das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Ich finde auch ganz wichtig, dass wir nicht aufhören, darüber zu sprechen. Das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass wir jetzt, wenn man auch da die ultimative Lösung jetzt gefunden haben und die jetzt da eingetragen wird, dass wir nach wie vor über das Thema weiterhin nachdenken. Weil man sieht ja, das Thema ist, wird vielleicht in 5 Jahren, wenn wir ganz andere Rahmenbedingungen haben, eine ganz andere Gewichtung haben. Und dementsprechend ist mir auch ganz viel dran gelegen, dass einfach dieser Gedanke weitergetragen wird in allen Iterationsstufen, die noch vor uns stehen. Genau. Ja, man kann also, wie gesagt, das Ganze, die in den Shownotes wird nochmal deine Person verlinkt sein mit allen Kontaktmöglichkeiten. Man darf natürlich auch gerne diesen Podcast kommentieren und mit uns diskutieren über die bekannten Kommunikationskanäle. Aber er darf nicht für militärische Zwecke verwendet werden. Wir bitten darum, Also wenn jemand irgendwas damit zu tun hätte, darf er den jetzt nicht hören, muss den quasi dann vernichten und auch darf noch nicht weiter propagieren. Das Schöne ist ja, ich habe ja auch ein freies Audioformat, um dann auch da runterzuladen. Ich biete ihn ja in den 4 Formaten an. Mhm. Ogg, Opus, MP4 und MP3. Das heißt also auch in allen Fäden was dabei. Sehr schön. Okay, Matthias, dann würde ich sagen, bedanke ich mich mal ganz, ganz dolle für das nette Gespräch mit dir. Gerne. Würde mich freuen, wenn wir in Zukunft nochmal eine Folge vielleicht mit den Möglichkeiten, die uns da aufgeworfen wurden, mit Lösungsmöglichkeiten mal diskutieren könnten. Oder andere Themen. Oder andere Themen. Freie Software. Ja. Ich glaube, da ergibt sich bestimmt noch einiges. Genau, denke ich auch. Du bist ja auch nicht so weit von hier entfernt. Dementsprechend wird sich das ja anbieten. Gerne, ja. Super, dann sage ich mal vielen Dank und auch vielen Dank an unsere Hörer und bis bald. Dankeschön auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.